Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei wrestling-infos.de. Ja, ich war schon ein bisschen eingerostet, was die Begrüßung angeht, aber irgendwie hat es dann doch funktioniert. Ist ja schon ein paar Tage her, dass wir unseren letzten Wochenrückblick gemacht hatten, war ja vor Weihnachten. Und in der Zwischenzeit haben wir zwar noch einen Flashback rausgebracht und den Jahresrückblick haben wir tatsächlich, wir haben angedeutet, dass wir einen machen würden, wir haben es auch kurz überlegt, aber in den Weihnachtstagen sind Chris und ich so in ein WWE-befreites Loch gefallen, dass wir das tatsächlich nicht gemacht haben. War auch nicht so tragisch, glaube ich, denn wir haben im Laufe des Jahres ja immer so Zwischenrückblicke gemacht. Wir hätten uns da eventuell auch nur wiederholt. Deswegen haben wir es dann letzten Endes gelassen. Ein Problem, war auch die Tatsache, dass nach Backlash 2000, wo wir den Flashback ja zugemacht haben, wer nicht weiß, wovon ich spreche, kann man ja auf YouTube oder wo auch immer aufrufen nochmal, dass es mir, zumindest mir, seitdem sehr, sehr schwer gefallen ist, wieder ins aktuelle WWE-Produkt reinzukommen, weil da eben sehr, sehr viel war bei Backlash 2000, was auch 25 Jahre später noch unglaublich frisch, unterhalten, kurzweilig rüberkommt und das aktuelle Produkt wirklich, ja, wie der Output oder wie den Output eines globalen großen Wirtschaftsunternehmens darstellen lässt, der auf viele Sachen Rücksicht nehmen muss, PC, keine Ahnung, wirtschaftliche und werbetechnische Gründe, Zielgruppengründe, Netflix-Gründe, was auch immer, sodass am Ende es wirklich schwerfällt, in dieses Produkt wieder einzusteigen. Zumindest mir ging es so. Wir haben es aber jetzt trotzdem gemacht und freuen uns darauf, dass es im neuen Jahr jetzt wieder losgeht. Deswegen auch nochmal von meiner Seite aus alles Gute fürs neue Jahr 2026. Wir wollen das wie folgt machen. Wir werden jetzt nicht die Raw- und Smackdown-Ausgabe zwischen den, die Ausgaben zwischen den Jahren hier nochmal en detail besprechen, weil da einfach zu viel Business as usual war und man eben eine Show um eine Show vollzukriegen gemacht hat. Sofern bei diesen Ausgaben irgendwas Relevantes passiert ist, werden wir natürlich trotzdem drauf eingehen. Wir planen aber mit der aktuellen Smackdown-Ausgabe und der aktuellen Raw-Ausgabe sozusagen wieder einzusteigen. Da ist ja doch ein bisschen was passiert. Auch in der Ausgabe von SmackDown aus dem alten Jahr ist ein Titelwechsel passiert. Darauf gehen wir natürlich auch nochmal ein. Aber wir werden jetzt keine, sag ich mal, Review dieser Shows vornehmen, sondern starten quasi ab dem 1.1. von Null und machen jetzt wieder unsere ja, typischen Wochenrückblicke und heißen euch dazu herzlich willkommen, sofern ihr denn Lust habt, da zu partizipieren. Und damit heiße ich nicht nur euch herzlich willkommen, sondern auch meinen Mitstreiter. Es ist derselbe wie im Jahr davor und auch in den ganz, ganz vielen Jahren vorher auch. Und ich freue mich, dass es auch 2026 so ist. Wir klopfen auf Holz, denn in die Zukunft können wir ja nicht gucken. Herzlich willkommen aus München, der Christian, unser Chris. Wunderschönen guten Abend und frohes neues Jahr. Ich hoffe, das darf man noch sagen am 8.1. Wenn nicht, ja, habe ich es jetzt auch schon getan. Ja, ich hoffe, dass es langfristig auch funktioniert, dass ich an deiner Seite bin. Aber das Schicksal hat schon versucht, mich davon abzuhalten mit einem kaputten Mikro. Ich habe jetzt ein Ersatzmikro bei der Hand und falls es da ein paar Unstimmigkeiten gibt oder wenn ihr Veränderungen hören solltet, dann liegt es daran und ich hoffe, das kann man mir entschuldigen, das neue bestelle ich dann direkt nach dieser Ausgabe. Ich muss sagen, mir ist es abgegangen, da mit dir zu sprechen, aber das Produkt war jetzt nicht so das, was ich vermisst habe, sondern eher so das Kommunizieren und das in die Diskussion treten gemeinsam. Und ich glaube, dass wir vielleicht sogar eine ganz gute Ausgabe dazu gewählt haben, weil mir dann doch irgendwie so, ich habe bei Raw mal reingeschaut und da ist mir dann doch so vieles klar geworden, was genau mich eigentlich so stört. Und ja, das ist dann noch immer so, der Vergleich zu Backlash so offensichtlich ist auch ziemlich ja, interessant und augenöffnend. Aber mal schauen, ich freue mich drauf und mal schauen, was dieses Jahr WWE-mäßig so hergibt. 25 so unaufgeregtes gegen Ende war, hat doch einige Überraschungen mitgebracht. Cena wahrscheinlich der größte Faktor, der uns da ausgeholfen hat. Mal schauen, was uns erwartet und ob wir dann doch noch vielleicht bekehrt werden, was positivere Stimmung bei bei uns sorgen sollte. Mal schauen, ich bin sehr, sehr gespannt und hoffnungsvoll. Also wir wollen jetzt ja nicht gleich heulend und bitchend und bashend in das neue Jahr starten. Aber du hast ja gerade eine Andeutung gemacht, auf die ich einfach eingehen muss, weil sie auch ein bisschen das aufgreift, was ich ja schon gesagt hatte. Du hast gesagt, du hast so ein bisschen bei den Raw-Ausgaben zwischen den Jahren reingeguckt und da wurde dir deutlich, was die Probleme waren, die du generell mit dem Produkt hattest und auch seit Backlash dann nochmal insbesondere vielleicht mit dem aktuellen Produkt. Wir müssen es ja nicht breit treten, aber vielleicht kann man zu Anfang da wenigstens kurz drauf eingehen, wie gesagt. Was ist dir denn da so aufgefallen? Das klingt ja so, als ob du es tatsächlich konkret benennen könntest. Also ich möchte zunächst mal WWE vielleicht mal in Schutz nehmen. Weihnachts- und Feiertagsausgaben sind meistens nicht so storyline-technisch gut, beziehungsweise werden die Storylines vielleicht weitgehend in den letzten Jahren, Jahrzehnten nicht so vorangetrieben, weil man eben in diesem Modus ist. Und ich glaube, unter der Triple H-Ära oder TKO-Regime, wie auch immer man es benennen möchte, hat man sich ja dazu entschieden, glaube ich, zu tapen und die Leute zu den Feiertagen nach Hause zu schicken, zu den Familien. Also werde ich da schon vorweg sagen, ich erwarte mir da keine Raw after WrestleMania. Aber ich denke schon, dass ich kann diese Aussage nehmen und direkt als Schablone nehmen für das, was in den letzten Monaten für mich nicht so gut war. Diese Feiertagsepisoden, die eben ein bisschen schwächer sind, waren nicht grundsätzlich unterschiedlich zu denen davor. Und dort, wo ich es für mich benennen kann, ist einfach so das Lieblose. Die Fäden sind für mich sehr, also sie wirken hingeklatscht und ohne Liebe aufbereitet. Ist vielleicht auch so, dass WWE nicht muss, haben wir schon drüber gesprochen. Ich finde, dass sich viele Charaktere und Gimmicks, ich kaufe die nicht ab. Ja, ich kann mich nicht reinfühlen, ich kann mich nicht hineinversetzen, ich kann mich nicht identifizieren. Wenn das überhaupt Gimmicks sind, so müsste wenn man es, ja fast genau, schon sagen. Ne? Wenn es Gimmicks sind, die sind ja auch leider eine Rarität geworden, vielleicht auch ein ganz guter Vergleich zu Backlash. Und ich finde, das habe ich erst vor kurzem so für mich gemerkt, ich weiß nicht, ob wir je drüber gesprochen haben, vielleicht ein paar Mal angesprochen. Es ist für mich mittlerweile zu sehr eine Tanzchoreografie geworden. Also ich muss sagen, ich habe jetzt wirklich mir auch so gesagt, weißt du was, schau dir jetzt einfach mal auch alles genau an. Also leg das Handy weg und konzentriere dich wirklich aktiv auf diese Show. Du Armer. Suffering Chris von alleine. Also das ich wollte gerade sagen, wir brauchen mal kein Saturday Night's Main Event mehr. Und ich habe gemerkt, dass alles wirklich sauber ist und stark, aber ich glaube, ohne wie so ein alter Veteran des Wrestlings zu klingen, weil ich keiner bin, A und B, es sich immer auch blöd anfühlt, aber ich glaube schon, dass wenn Leute sagen, nehmt euch mehr Zeit und versucht ein bisschen mehr Realismus und Selling reinzubringen, ich kann mich irgendwie schon mit diesen Aussagen sehr gut identifizieren und hineinversetzen, weil es einfach alles sehr schnell ist und sehr athletisch, aber es grundsätzlich nichts bringt. Also es passiert und für mich hatte das keinen Mehrwert fürs Match die meiste Zeit. Und viertens, wenn ich jetzt vier Punkte hatte oder drei davor, jetzt gab es halt diese Titelwechsel und das ist im Moment für mich sogar eines der größten Probleme. Du kannst sie schon ein bisschen fühlen, wann sie kommen. Nämlich an eben solchen Feiertags-Specials und bei WrestleMania gefühlt. Also wenn man muss, also Raw war im Stranger Things Modus, das war klar, dass man da Titel wechseln lassen muss und SmackDown war die Neujahrsausgabe, okay. Und die Main-Titel sind meistens WrestleMania oder SummerSlam, dazwischen passiert nichts. Ich glaube, das hat Thorsten auch gemeint. Ich sage jetzt nicht, dass ich einen Titelwechsel bei jeder Raw-Ausgabe brauche, aber es ist für mich evident, dass ich auch keine Spannung verspüre. Bei den Midcard-Titeln bis auf ein, zwei macht es auch keinen Unterschied, wer den Titel trägt. Das haben wir auch oft schon gesagt. Das ist auch furchtbar. Und bevor ich zu lange auch hier irgendwie meinen Rant ablasse, ist es einfach für mich so, alles würde ich in einen Topf setzen mit lieblos und einfach dahin geklatscht. Worte, die wir schon oft genutzt haben, aber ich hoffe, dass die Erklärung davor ein bisschen mehr Breite und Tiefe für diese zwei Wörter widerspiegelt. Aber ich glaube, ich kann das noch besser beschreiben, wenn wir über die Ausgaben selbst sprechen. Aber ich hoffe, dass die Leute zumindest so ein bisschen eine Ahnung haben, was genau mir da so vor die Augen gefallen ist. Glaube ich, Sachen, die wir schon angesprochen haben. Aber das ist im Moment so, dass die Titelmusik von den Superstars, das ist für mich sowieso vielleicht das Schlimmste, aber nehmen wir das mal raus. Weißt, Musikgeschmack ist eigen, aber ich glaube, die Sachen, die ich benannt habe, sind schon sehr evident und irgendwie haben dafür gesorgt, dass ich jetzt das Produkt nicht wirklich vermisst habe. Nee, vielen Dank. Ich unterschreibe all diese Punkte und Sie, du hast es auch angesprochen, Sie spiegeln auch eigentlich alle vier das, was wir im Laufe des Jahres ja auch schon viel länger immer mal angesprochen haben. Aber ich finde es immer interessant, wie dann an aktuellen Ereignissen man es dann wieder konkret festmachen kann. Gerade wenn man es im Lichte von Backlash 2000 jetzt sieht, wie wir es ja gemacht haben. Die Show hat wirklich vieles zerstört, was das aktuelle Produkt angeht. Auch wenn wir da ja nie so guter Dinge waren zuletzt, wenngleich, ich wiederhole mich da, das Booking immer noch besser ist als unter Vince. Zumindest ist es konsequenter. Aber toll ist es, wie gesagt, dann ja auch nicht. Gut, wir wollen da jetzt aber hier nicht wieder im Grundsätzlichen verweilen. Wir wollen konkret in die Shows reingehen und fangen an mit der ersten SmackDown-Ausgabe im neuen Jahr. Sie ist über die Bühne gegangen am 2.1. und also quasi einen Tag nach Neujahr. Und wir waren in, wo waren wir? Achso, im KeyBank Center in Buffalo, New York, USA. Erstmal herzliche Grüße und alles erdenklich Gute gehen raus an Tobi. Tobi Enke war ja bei uns auch zwei, dreimal im Podcast. Ich war ein paar Mal bei ihm bei Spotfight im Hauptkampf. Und der ist jetzt quasi die neue Stimme von SmackDown. Herzlichen Glückwunsch, dass das für ihn geklappt hat. Chris und ich, ich kann nicht sagen, wir kennen ihn oder sowas, das nicht, aber haben ein paar Podcasts mit ihm gemacht und ja, wünschen ihm jetzt alles erdenklich Gute, wollte ich hier einfach mal kurz droppen. Und er war auch schon bei der ersten Ausgabe des Jahres Kommentator und es hatte schon seinen Sinn, dass Chris eben schon ein bisschen ausführlicher über das aktuelle Produkt, insbesondere das aus dem Jahr 2025, geredet hat, weil man jetzt quasi im Lichte von 2025, auch im Lichte von Backlash 2000, jetzt mal auch die neuen Shows aus dem Jahr 2026 einordnen kann. Inwiefern da Sachen ja perpetuiert werden, also sich wiederholen und verfestigt werden, inwiefern vielleicht was Neues absehbar ist, da finde ich, kann man hier die beiden Shows ganz gut nehmen, denn, also Raw und SmackDown jetzt, denn ich glaube, alles in allem, um das Fazit gleich voranzustellen, werden wir wohl eher eine Festigung des in 2025 ja, uns zur Verfügung gestellten Produkts erleben dürfen. Und das sage ich, obwohl diese ersten beiden Ausgaben frischer rüberkam, also SmackDown über weite Strecken spürbar frischer, fand ich, rüberkam als die Ausgaben im Jahr zuvor und in den Jahren zuvor. Aber das, wie gesagt, das hat WWE schon öfter mal gehabt, dass sie nach bestimmten Cuts, die passieren in zeitlicher oder auch in ereignistechnischer Hinsicht, dass sie dann immer so ein, zwei Shows rausknallen, wo es richtig Feuer drin hat. Und dann geht es wieder zurück in den Alltag. Dass man bei Raw ein bisschen versucht hat zu trumpfen, ist klar. Erste Ausgabe im neuen Jahr bei Netflix. Dann hat man Netflix jetzt ein Jahr dabei. Zelebrierung der Jahres, Jubiläumsausgabe, bla bli blub. Klar wird da was geboten. Bei SmackDown wollte man sich auch nicht lumpen lassen. Die erste Ausgabe im neuen Jahr hat man auch ein bisschen was gezeigt. Bin mir nicht sicher. Also falsch, ich sag's so, ich bin mir ziemlich sicher, so müsste man sagen, dass das am Konzept der Show überhaupt nichts ändern wird. Es war eigentlich so, wie die Shows immer waren, nur eben mit so ein paar Freshness-Aspekten drin. Und wie die Erfahrung zeigt, wird das bei WWE sehr schnell in den Alltag einverleibt. Und dann ist man wieder im Trott. Was auch deswegen logisch ist, weil man bei WWE ja glaubt, auch ein super Produkt zu machen. Vielleicht liegen Chris und ich ja auch vollkommen daneben und das Produkt ist total super und wir erkennen es einfach nicht. Das wollen wir auch nie ausschließen. Vielleicht sind wir hier da die Mahner in der Wüste und mahnen vor etwas, was eigentlich gar keiner mahnenswert findet. Ich weiß es nicht, aber ich bleibe dabei. Ich glaube nicht, dass wir in 2026 auch nur im Ansatz eine Neudefinition von WWE sehen werden. Und so frisch teilweise die SmackDown-Ausgabe auch war, das hat sich in vielen Segmenten dieser Ausgabe schon gezeigt. Es begann, finde ich, mit dem Opening-Segment. Da war wirklich alles drin, was WWE in den letzten Monaten und Jahren ausgezeichnet hat. Wir haben ein Opening-Segment gehabt mit The Miz. Der Mic-Work wieder großartig. Ist mir wieder bewusst geworden, wie stark der Junge am Mic einfach ist. Habe ich ja schon oft gesagt, Mic-Work großartig, Promo not so much. Also nach einer Promo von The Miz willst du kein Match von ihm sehen. Aber das, was er für den Moment an Mic-Kunst rausballert, das ist schon klasse. Aber es ist eben dann auch nur ein Segment um des Segments willen. Das muss nicht unbedingt schlecht sein, ganz im Gegenteil. Aber man muss es dann auch entsprechend so einordnen, dass das jetzt ein Segment ist, das einfach nur so eine Feel-Good-Kiste ist. Und das war auch so. The Miz haut da sein Mic-Work raus, macht das großartig und sagt, hier, ihr seid alle sowieso doof und ich hätte John Cena Serie beenden müssen und so weiter und so fort. Und jetzt habe ich auch wieder so einen alten Spitzname, der sich da wieder langsam breit zu machen scheint. Das geht auch alles gar nicht. Und dann kam Randy Orton. Erster Feel-Good-Moment. Und The Miz schlägt ein Tag-Team vor. Ich glaube, Miz KO oder so hat er vorgeschlagen. Randy fand das zuerst ganz gut. Und dann gab es zwei RKOs. Vorm zweiten sagte dann Randy noch Happy New Year. Super. So, also Miz war stark, Randy war Randy und alles Chico, alles in Ordnung. Aber das war es eben auch. Ne? Fürs neue Jahr finde ich es auch gutes Segment, ist ganz nett. Also dann hat man eben den Fans nochmal so ein frohes neues Jahr gewünscht, ihnen den Feel-Good-Moment gegeben. Miz ist für solche Sachen eh immer klasse und Randy macht dann so sein Ding. Das haben wir bei WWE schon oft gehabt. Das war jetzt auch hier gut inszeniert. Insofern hat man hier immerhin den Fans ein bisschen was gegeben, was Feel-Good-Moment hat. War auch stark delivered von beiden, insbesondere von The Miz. Ich wiederhole mich. Aber das ist eben so, wie wir WWE dann auch manchmal kennen. Chris, du grätsch mich weg, wenn dir irgendwas Besonderes auffällt, ne? Ja, mache ich. Ich finde, was WWE im Moment meisterlich gelernt hat in den letzten 2 Jahren, ist eine Zeitspanne, haben sie gefunden, die genau die ist, wo die Fans jemanden vermissen. Und ja, der kommt dann zurück. Und das haben sie wie niemand anderes gemeistert, sei es mit Roman Reigns. Bei dem haben sie vielleicht sogar zu übertrieben, aber ich finde bei Randy Orton perfekt. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie so ihn wirklich so vermisst habe. Man hat gemerkt, okay, es war genau richtig. Und jetzt kann er wieder 5 Wochen verschwinden und es wird genau so funktionieren. Das ist WWE meisterlich. Sie haben A, ihn nicht bumpen lassen, großartig, und B, die Fans waren happy. Also das hier ist wirklich meisterlich vom WWE. Nichts gemacht, aber es funktioniert herausragend. Ja, das ist dieser WWE-Verwaltungsmodus auf höchster Ebene. Ne? Also absolut, ja. Du musst dann nur verschiedene Lego-Bausteine ab und zu rausholen und dann baust du sie in die Show ein. Und Randy ist so ein Lego-Baustein. Du hast gesagt, finde ich ein sehr guter Vergleich. Der passt hier auch sehr gut und zeigt, finde ich, was bei WWE Chris und mich zumindest so, pardon my French, so abfuckt in letzter Zeit. Bei Roman Reigns machen sie es auch. Und du sagst es ja auch vielleicht sogar ein bisschen übertrieben. Aber du weißt, eigentlich ist Roman Reigns auch nur ein Textbaustein, ein Showbaustein, den du mit Bedacht in die Shows dann einbaust, aber du weißt, mehr ist es eben nicht. Du weißt, das ist eine Verwaltung des Tribal Chief Gimmicks mittlerweile, da passiert auch nichts mehr. Da wird, mal wird es ein bisschen angekocht, mal wird es ein bisschen nebenbei laufen lassen und es ist eine Show, wo du die Bausteine einfach so einsetzt nach einem gewissen Schema, wie du gerade auch sehr schön sagtest, dass WWE sehr gut drauf hat, dieses Leute ein bisschen rausnehmen, damit der Comeback-Pop ganz gut ist. Und dann kannst du sie entweder wieder in irgendeine belanglose Storyline einbringen oder wieder erstmal rausnehmen und für den nächsten Pop dieser Art basteln. Ja, und das kann WWE super. Das ist auch für den Moment klasse, aber es ist eigentlich genau das, was wir an diesem Produkt nicht so gut finden, weil es eben Verwaltungskrams mit sich bringt. Und da ist nichts mehr special an solchen Sachen letzten Endes. Es ist ein Feel-Good-Moment ohne Nachhaltigkeit. So, dann Stichwort, was WWE auch gut kann. Chris hat ja gesagt, er hat sich alles genau angeguckt und merkt, das ist blitzsauber. Und ich finde, so kann man auch das erste Match des Jahres beschreiben. Es war ein 8-Women-Tag-Team-Match. Rhea Ripley, Io Sky, Lotte und Lexi gegen die Kabuki Warriors und Legend und Naya. Gut, natürlich ein bisschen Gebotsche ist da. Wo Naya ist, wird meistens ein bisschen gebotscht. Auch Legend war nicht immer total on point. Aber die Qualität war hier schon wirklich gut. Also das kann man ruhig sagen. Das war ein 3-Sterne-Match, locker. Die haben sauber gearbeitet. Alle waren auf ihre Weise over, insbesondere Io und auch Rhea. Da wird Chris nachher noch ein bisschen mehr zu sagen können. War ein schönes Match. 15 Minuten. Also das will ich überhaupt nicht schlecht machen. Das war fresh, da war auch Tempo drin. Das kann man sich sehr gerne angucken. Sieg für die Faces. Und ja, Stichwort WWE und besondere Momente. Inwiefern das jetzt ein besonderer Moment ist, dass Matt Cardona wieder da ist, und zwar auch als Matt Cardona, nicht als Zack Ryder. Muss man mal gucken. Ich bin ja ein großer Fan von Kit Wilson, muss ich gestehen, der ja dann hoffentlich bald wieder als Tag-Team-Worker im Tag-Team-Furore macht. Ich mag ihn aber auch sehr, sehr gerne einfach so. Und jetzt durfte Kit Wilson gegen Matt Cardona antreten, der jetzt nicht mehr als Zack Ryder da ist, dafür aber wieder Fulltime bei WWE. Zuschauerreaktion ähnlich wie beim John Cena Tournament Match. Ja, nett, also okay, nicht überragend. Viele kennen ihn vielleicht gar nicht mehr, ich weiß es nicht. Aber na gut, nur ist er da. Chris, wir haben schon mal drüber gesprochen, deswegen können wir uns da ein bisschen kürzer halten. Können es aber auch gerne weiter ausführen, wenn da Gesprächsbedarf ist. Die Frage ist, wird Matt Cardona jetzt die Halle abreißen? Ich denke nach wie vor, nein. Hatten wir mit ihm nicht irgendwie so eine Diskussion dann im Board über ein generelles Problem mit WWE-Stars, die nie WWE-Champions wurden? Genau. Ja, genau. Ich musste schmunzeln, als du eines gesagt hast, dass du Kit Wilson magst, und weil ich das war das Einzige, was ich hier eigentlich auch erwähnen wollte. Das sind so dann die Momente, wo ich bei WWE-Shows am meisten Interesse habe tatsächlich, weil es ist irgendwie was Neues, was Frisches, weil da kommt ein Typ, der in einem Tag-Team ist, das ich generell sympathisch und interessant finde. Er kommt alleine raus, du fragst dich, hä, was, wieso, weshalb, warum, neue Entrance und dies und das, und hält eine ganz stinknormale Promo. Aber ich glaube, das ist das größte Problem, was ich mit WWE habe. Das, was sie wollen, das, was ich will, sind halt so, ich war noch nie weiter auseinander, glaube ich, mit diesem Produkt, was dies anbelangt. Ich finde, Kit Wilson war für mich der interessanteste Faktor in dieser Show. Einfach, weil er das für mich überraschend gut gemacht hat. Er hat etwas mit seinem Tag-Team-Partner nämlich auch. Es ist ein bisschen oldschool. Es ist genau dieser schmale Grat von, okay, ich weiß, ich bin quasi die Witzfigur, so soll ich dargestellt werden, aber ich möchte es zumindest so gut machen wie möglich und es soll entertaining sein. Und das schaffen die beiden, beziehungsweise er hat es hier geschafft. Das wird wahrscheinlich ein einmaliger Faktor gewesen sein, aber das sind so die Momente, die für mich eigentlich die sind, die du weiter ausschlachten müsstest, das, was WWE gern macht, aber das werden sie nicht machen. Matt Cardona ist Matt Cardona, er wird sich einreihen, das ist vollkommen in Ordnung, so mit Aleister Black, mit Miro, beziehungsweise Rusev, Kaderbreite, sage ich mal, im Fußball im Moment sehr wichtig, hat WWE genau so gemacht. Wenn er gebraucht wird, ist er da, das ist sauber, das ist gut. Wird bei mir, und mir tut es leid für alle Zack Ryder, Matt Cardona Fans, er ist wahrscheinlich großartig und ein Indie-Held, aber bei mir weckt er jetzt nicht das Ich-muss-einschalten-Interesse, aber das muss es auch nicht sein, denn er ist genau dafür da, wofür er da ist, Kaderbreite bei WWE, und das ist vollkommen in Ordnung. Du hast gerade etwas angesprochen, wo ich, also als du meintest, dass du schmunzeln musstest, musste ich auch schon wieder schmunzeln, als du dann deine Ausführungen gemacht hast. WWE hat ganz sicherlich nicht vor, mit Kit Wilson den Effekt zu erzeugen, den sie bei uns erzeugen. Also ganz sicher nicht. Ja. Kit Wilson war hier der Aufbaugegner, oder das Mittel zum Zweck, um das Comeback von Matt Cardona einzuleiten. Und genau wie du habe ich nur auf Kit Wilson geachtet und hatte so ein bisschen Daniel Bryan-Vibes, weil ich so mit dem Underdog mitgefiebert habe, obwohl ich wusste, er wird natürlich nicht gewinnen. Hab aber auf seine Aktion geachtet, hab geguckt, wie er da mit seinem Hüftschwung-Kreisel, was er da gemacht hat, auf verlorenem Posten gekämpft hat. Und er wirkte fast, und das ist ja das Blöde, das mögen wir ja, er wirkte fast oldschool in dem, was er gemacht hat. Und damit erfrischend neu. Also ich weiß nicht, wie man das besser sagen soll. Es ist ja genau das, was wir bei Backlash 2000 so gefeiert haben. Und Kit Wilson war auf diesem Level unterwegs. Er war ein Wrestler und kein fucking Sports-Entertainer. Sorry für diesen Kraftausdruck. Und deswegen hat das wohl bei uns beiden wieder parallel auch geklickt mit Kit Wilson. Und gerade wenn du weißt, okay, Ryder wird gewinnen und man mag dann Wilson, dann hofft man, oh, bitte, bitte, obwohl, man hoffen ist falsch. Also, leiden ist auch falsch, aber man connectet mit Kit Wilson. Das, also wir beide. Und ich bin sicher, dass 80% der Leute gar nicht wissen, wovon wir überhaupt sprechen gerade. Was wollt ihr denn überhaupt? Das ist doch der Doofe da vom Pretty Deadly und so. Also, Chris und ich, weiß nicht, wir mögen ihn. Er ist ja auch gut im Ring und alles. Also da passt ja auch viel. Ja, aber ich bin auch bei dir, auch für mich eigentlich. Nein, es gab noch was Interessanteres in dieser Show oder was mindestens genauso interessant ist. Und da bin ich auch sehr auf deine Meinung gespannt. Und zwar war es tatsächlich auch schon das, ja, nicht das unmittelbar anschließende Segment, aber ein danach, ziemlich deutlich, nicht unmittelbar, aber doch sehr bald danach kommendes Segment, nämlich Sami Zayn und Trick Williams. Meine Güte, habe ich jetzt schon wieder Angst, was sie mit Trick Williams machen könnten. Denn für mich war dieses Segment hier, Sami Zayn und Trick Williams, insbesondere Promo-Work von Trick Williams, eigentlich das Highlight der Show. Denn Sami Zayn war wie immer. Ja, in diesem Fall fand ich ihn wieder ziemlich cool, weil er mit Trick Williams, finde ich, eigentlich ganz gut gematcht hat. Das war jetzt, wie immer, Storyline-mäßig jetzt nicht das Gelbe vom Ei, aber ein bisschen oldschool war es. Deswegen fand ich es klasse, weil ich auch bei Trick Williams großartiges Micwork meine wahrgenommen zu haben und ja, das oldschool-mäßig rüberkam. Sami Zayn kommt raus, sagt, ja, mein Sohn sagte, was ist in der Phase und warum bist du eigentlich nicht 17, never seen 17 und ja, eigentlich habe ich noch gar keinen Titel gewonnen und das muss ich jetzt langsam mal ändern und also oldschool, ich will mal einen Titel gewinnen, kann man ja auch mal sagen, ja, also warum soll man sonst im Ring stehen? Und dann kommt Trick Williams, großartig fand ich, promomäßig, Micwork-mäßig und sagt, ja, also Sami Zayn, also eigentlich muss ich jetzt mal hier in den Folgen und muss dir mal auch das eine oder andere beibringen. Und Sami Zayn sagt dann, pass mal auf, du musst doch arg an deiner Bescheidenheit nochmal arbeiten und ich habe kein Problem, dir eine Lektion in Bescheidenheit beizubringen. So, Standard. Nicht doll. Aber wie sie es gemacht haben, insbesondere Trick Williams, fand ich schon klasse. Und das hat auch was mit Promo zu tun, weil ich jetzt dieses Match gerne sehen möchte zwischen Sami Zayn und Trick Williams. Aus vielerlei Gründen. Weil das wrestlerisch gut wird, weil die Promo mich neugierig gemacht hat. Das soll eine Promo ja auch eigentlich schaffen. Ich will jetzt sehen, was macht Trick Williams im Ring mit Sami Zayn? Wie bookt man Williams? Was sagt Williams? Wie geht Zayn darauf ein? Wie interagieren die? Für mich war das eigentlich so das, was ich am ehesten einen Hoffnungsschimmer sehen würde. Wenngleich ich natürlich weiß, dass die Hoffnung mit Füßen zertrampelt wird. Wie hast du es wahrgenommen? Ich glaube, ich muss persönlich ein bisschen aufpassen, dass ich mich nicht durch die Vergangenheit des WWE-Bookings kaputt machen lasse, wenn neue Stars von NXT hochkommen. Und weil ich glaube, das ist hier bei mir passiert. Denn viele zuvor kamen vor ihm, wo ich viel mehr Lust auch verspürt habe und Hoffnung. Und viele sind leider auch schon vor ihm kaputt gebookt worden. Ein anderer ist jetzt sogar US Champion tatsächlich, also was gar nicht so schlecht ist mit Carmelo Hayes. Aber was ich auf jeden Fall, und die Leute können es glauben oder nicht, oder es vielleicht nervt es sie, auch ein Satz, der mir direkt reingeschossen ist, das mag jetzt nicht mich vom Hocker gehaut haben, aber es hat auf jeden Fall eines ausgelöst, nämlich ich will dieses Match auf einer Card sehen von einem Pay-Per-View. Und das ist schon gar nicht mal so schlecht für eine Promo. Und ich glaube, der Faktor ist tatsächlich hier sogar wieder unser Sami Zayn, weil er diese Leidenschaft mitnehmen kann und es verkörpern kann, weil es wahrscheinlich auch so ist. Alles, was da er genannt hat, entspricht wahrscheinlich sogar der Wahrheit. Und das sind dann natürlich immer die besten Promos, ja. Dass er Leidenschaft kann, wissen wir, nur hin und wieder will es mich nicht abholen, in der Vergangenheit, oft genug schon, weil er sehr oft in dieser Situation ist wie hier. Aber ich finde, was sie auch gut gemacht haben, er kommt da halt so in seinen Straßenklamotten heraus und es ist quasi der normale Sami Zayn, der uns zu uns spricht und erklärt, dass sein Sohn ihm Sachen gefragt hat, die sehr unangenehm sein könnten, weil wie erklärst du das jemanden, der vielleicht Wrestling noch nicht per se versteht? Und dann kommt der neue Star, der grundsätzlich mal alles mitbringt, was wir immer glauben, WWE möchte, und wir dann immer wieder überrascht sind, warum so jemand dann wahrscheinlich alle Pay-Per-Views verpassen wird von WWE. Unglaublich athletisch, unglaublich stark, groß, muskulös und im Ring sehr gut. Ist ja, glaube ich, NXT-Champion und TNA-Weltschwergewichts-Champion schon gewesen. Charisma nimmt er auch mit. Für mich gibt es da noch andere, die ihn da überholen, aber unabhängig davon, wir müssen das jetzt nicht weiter ausschlachten, es wird sich zeigen. Ich glaube, was bei mir so ein bisschen ein Virus reingekommen ist, ist eben, dass ich nicht mehr daran glaube, dass WWE Leute booken kann, wie, nicht wie ich es haben wollen würde, sondern dass es mich abholt. Ja, das ist jetzt nicht irgendwie so, okay, ich gebe auf am 8. Jänner, sondern ich muss vielleicht noch ein bisschen durchschnaufen und abwarten. Und ich glaube, das ist im Moment so meine Gefahr, die ich ein bisschen ablegen muss, beziehungsweise auch ein Appell an mich, lass mal einfach auf mich zukommen. Gleichzeitig habe ich trotzdem Lust auf dieses Match, weil einfach diese Promo etwas ausgelöst hat und es auch frisch ist und eine Paarung, die jetzt einfach so, wenn ich sie vor mir sehe, bei mir etwas auslöst. Ich kann es nicht anders beschreiben sogar. Von daher sehe ich hier grundsätzlich eigentlich mehr Positives als Negatives, nur muss ich gewisse Dinge mit mir vereinbaren, wenn es darum geht, Hoffnung zu haben, was mit solchen großartigen Talenten ist, die NXT zur Hülle und Fülle hat. Vielleicht ist es sogar das Beste im Moment, wenn wir vielleicht die absoluten Goldzeiten von Gargano, Ciampa, Balor, XYZ mal rausnehmen. Ja, das ist ja dann auch Ansichtssache. Ja, also da kann man immer drüber diskutieren, ne? Aber ich glaube auch, dass die Qualität in diesem und in den letzten ein, zwei Jahren selten so hoch war bei NXT wie eben jetzt. Ausnahmen vielleicht eben auch die Kevin Owens, Sami Zayn, wie du auch angesprochen hast, diese 14-15-Ära. Ich bin auch sehr gespannt. Ich finde Trick Williams in Sachen Charisma und Micwork, ich schätze ihn sogar noch einen Tick stärker ein als du. Ich werde ihn jetzt die nächsten Wochen verstärkt mir anschauen. Ich habe also jetzt quasi meinen Fokus auf ihn gelegt, was natürlich auch jetzt keinen wirklich interessieren muss. Aber ich glaube, da ist was. Und ich bin mal gespannt, was. Also was so Facial Expressions teilweise angeht, wie er geguckt hat, wenn Sami was gesagt hat oder wenn er noch geredet hat. Alter, das ist völlig bescheuert, der Vergleich. So Dwayne Johnson, völlig abwegig. Aber ich habe gedacht, hui, der Typ ist da, aber der ist in seinem Element, habe ich mehrfach gedacht. Und mal schauen. Klar, WWE kann alles verhunzen, aber im Moment bin ich gespannt. Ja, Carmelo Hayes hat dann gegen den von dir eben angesprochenen Johnny Gargano ein Titelmatch gehabt. Titelmatch, ja, ihr wisst Bescheid. Ilja Dragunov hat seine US-Championship in der Open Challenge gegen Carmelo Hayes verloren in einem sehr, sehr guten Match. Und hat jetzt gegen Gargano, hatte Carmelo Hayes seine erste Titelverteidigung, auch in einem wenig überraschend sehr ordentlichen Match. Und ja, du hast gesagt, Carmelo Hayes jetzt US-Champion. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Im Moment, Sami Zayn hat mit der Open Challenge ja was sehr Cooles gemacht. Ich habe ein bisschen Angst, dass der US-Gürtel jetzt zur Open Challenge Championship verkommt, in Anführungszeichen. Und ich weiß auch nicht genau, was es mit Carmelo Hayes macht. Du hast es ja gesagt, was gar nicht mal so schlecht ist, dass Carmelo Hayes den Titel hat. Ich kann es noch nicht so richtig greifen, ehrlich gesagt. Was meinst du, steckt da ein Plan hinter, steckt da ein System da, wenn ich mir so diese B-Titles angucke und die Regentschaft und die Wechsel, bin ich da eigentlich eher ein bisschen zurückhaltend gerade. überzeugt mich. das ist eine harte Aufgabe. Ich befürchte, es ist kein System dahinter. Gleichzeitig habe ich im Moment nicht so ein Problem damit, dass die United States Championship sich im Moment darauf aufteilt, dass sie von Sami Zayn gehalten wird, von Dragunov und von Carmelo Hayes. Weil es garantiert großartige Matches und was ich wirklich gut finde, also das ist wirklich so, also ich mache jetzt nicht nur irgendwie um des Positivsein Willens etwas, WWE erkennt das gute Smackdown-Roster. Johnny Gargano bekommt ein Titelmatch, Tommaso Ciampa hat eins bekommen, wie gesagt, Sami Zayn war Champion, Carmelo Hayes, Dragunov und. Ich habe jetzt war ziemlich sicher noch ein paar vergessen. Da waren unglaubliche Traummatches dabei. Und damit habe ich kein Problem, weil das ist einfach gute Qualität. Das macht auch Spaß. Trotzdem bleibe ich dabei. Das schaue ich mir einfach an, weil ich einfach begeistert von der Athletik bin. Das ist aber für mich noch immer dann sehr oft einstudierte Tanztechnik. Ja. Das ist halt irgendwie so. Mit dem bin ich gerade ein bisschen, glaube ich, auch durch, weil es wirklich sehr oft und viel gesehen habe in den letzten Jahren und ich merke, dass ich sehr wahrscheinlich auch, ich meine, jetzt haben wir so ein Problem mit Backlash 2000, da war einfach weniger mehr und mehr sage ich dazu nicht. Ich bin aber trotzdem zufrieden, dass im Moment starke Champions einfach diesen Titel halten. System hat es für mich nicht, eine Zukunft hat es auch nicht und ohne zu negativ zu werden, es wird bei Carmelo Hayes auch nichts verändern. Genauso wenig, wie es bei Dragunov etwas verändern wird. Der Einzige, der davon sogar profitiert hat, ist Sami Zayn, was total absurd ist, aber ich glaube, dass er einfach noch ein Stückchen, nicht ein Stückchen, ich glaube, der ist sogar deutlich besser, was Leidenschaft in der Promo angeht. Und deswegen kann er sich von den beiden abgrenzen und sogar ein möglicher Herausforderer um einen World Title werden, ohne dass ich irgendwie Probleme damit hätte. Bei den anderen habe ich übrigens auch kein Problem, aber ich kann mir vorstellen, warum jemand wie Triple H Hayes und Dragunov nicht in der in der Main-Title-Szene sieht, wenn die Leute, ich hoffe, man versteht, was ich sagen will. Von daher kein Problem, wo diese Championship gerade ist, denn sie befindet sich in absolut großartigem Wrestling. Aber das hier hat für mich mit System nicht viel zu tun, sondern WWE hat für eine 3-Stunden-Show etwas gefunden, wo man eine halbe Stunde problemlos jede Woche mit nur 5 Minuten Gesprächen abwickeln kann. Und das ist übrigens auch vollkommen in Ordnung. Okay. Ich habe gerade schon mal ein bisschen vorgeschaut, was jetzt kommt. Denn jetzt wird's düster. Erstmal, die Backstage-Segmente finde ich immer ganz nett, wenn dann Nakamura mit Tama Tonga diesmal Japanisch spricht und Solo sagt, Tech-Titel haben jetzt höchste Priorität und mit den Wyatt Six müssen wir uns einfach mal auseinandersetzen. Das finde ich völlig in Ordnung. Leider Gottes kam dann das Cody und Drew McIntyre-Segment. Man versucht ja alles, da irgendwas rauszuholen, aber you can't beat a dead horse. Also klar, kannst du doch, aber es bringt nichts. Also bei dieser, ich will da auch jetzt gar nicht zu tief ins Detail, weil Chris und ich haben über Cody und Drew jetzt schon ganz, ganz viel gesagt. Was mir hier nur wieder aufgefallen ist, und das tut mir so leid, weil wir für ihn schon die ein oder andere Lanze gebrochen haben, Drew McIntyre ist wirklich nicht schlecht, was Promo und Micwork angeht. Ich finde, das hat man auch gerade in der Ausgabe davor sehr gut gesehen, was der an Charisma dann teilweise raushaut. Also ist auch so ein bisschen auf und ab bei Drew, habe ich teilweise das Gefühl. Aber der ist nicht übel. Und man kann auch sagen, es ist auch in der Main, Upper Card ist ja auch alles super, aber diese Fehde kauft doch wirklich gar keiner. Auch wenn er sich dann irgendwie entschuldigt hat beim Referee, um ihn dann wieder ein bisschen lächerlich zu machen und jetzt wieder mit Cody und Cody erzählt auch irgendeinen Mist wieder und jetzt hat dann Drew die Stipulation der Three Stages of Hell Match rausgehauen. Man glaubt gar nicht. Um mal richtig da in die Vollen zu gehen, erste Stipulation, haut er richtig raus, wird normales Wrestling-Match. Ja, geil. Also dann haben wir ein normales Wrestling-Match. Ich bin schon ganz heiß drauf. Als zweites, damit man endlich einschlafen kann, kommt ein False Count Anywhere-Match. Das geht ja noch. False Count Anywhere, nee, ist auch schwierig. Aber es gibt schlimmere Sachen. Und dann am Ende, sofern es nötig ist, in den guten alten Steel Cage. Also Chris, viel Spaß bei 45 Minuten, kann man da ja nur zu sagen. Ja, ich glaube auch, dass wir schon sehr viel dazu gesagt haben. Ich glaube, dass diese Fehde für sich wahrscheinlich vielen Leuten auch Spaß macht, weil sie nicht so, sie ist ja aufgebaut. Sie hat eine lange Geschichte und du hast auch schon gesagt, McIntyre macht für mich auch einen guten Job. Und Cody für das, was er präsentieren soll, macht es ja auch gut. Von daher möchte ich da gar nicht so lange drauf rumhaken. Für mich sind Three Stages of Hell Matches, entweder streich sie komplett oder machen wir es irgendwie cooler, gescheiter. Keine Ahnung. Gib mir da irgendwie so ein Last Man Standing, gib mir ein Tables Match, gib mir ein Hell in a Cell Match. Das erste ist ein normales Wrestling Match, ist halt so typisch WWE 2026. Aber sei es drum. Das Einzige, was ich noch sagen soll, weißt du was? Gib mir einfach Drew diesen Titel. Was soll's? Träumer. Was soll's? Gib ihm einfach den Titel, würde ich Triple H sagen. Weil, was ist der Unterschied? Wenn du dann siehst, okay, alles bricht ein, niemand kauft mehr Tickets. Oh, ich habe eine Rückmatch-Klausel, nächste Woche in zwei Wochen bei SmackDown, dann soll er sich einfach den Titel zurückholen. Fuck it. Aber schau mal, was passiert. Will ich es sehen? Nö. Aber gib mir ein bisschen was. Irgendetwas. Immerhin hast du eine gute Gelegenheit, Cody auch zu beschützen. Es ist ein Three Stages of Hell Match. Da kannst du schon mal den Titel verlieren, ohne schlecht auszuschauen. Das ist das Einzige, was ich dazu sage. Random, dass es in Düsseldorf stattfindet, aber fair enough. Ist zumindest mal eine gute Zeit für uns Europäer. Vielleicht schaue ich da sogar rein. Aber nachdem du gesagt hast, das könnte fast eine Stunde gehen und bei drei Stunden SmackDown gehe ich sogar davon aus, werde ich vielleicht ein bisschen skippen. Aber mehr gibt es dazu, glaube ich, nicht zu sagen. Ich weiß gar nicht, wird das übertragen? Ach ja, klar, stopp. Ist ja nicht Raw, ist ja SmackDown. SmackDown läuft nicht auf Netflix. Ja, okay. Weiß ich gar nicht, ob das auf Deutschland, in Deutschland übertragen. Ich muss mal schauen. Gut, aber nein, Cody wird den Titel nicht verlieren. Er hat ja schon bei der Series einen Pin gefressen. Also, hat er doch, oder? Nee, Punk. Punk wurde gepinnt. Punk, genau, ja. Punk wurde gepinnt, Entschuldigung, okay. Nein, also du weißt, also auch das war ein frommer Wunsch. Also Cody wird den Titel vom Rumble nicht verlieren und bestimmt nicht in Düsseldorf. die wissen gar nicht, wie man das ausspricht. Also, das ist ja nicht schlimm. Ich würde auch nicht wissen, wie man Midtown in Amerika perfekt ausspricht. Ja, also, ja, no chance. Ja, was mich überrascht hat, Julia ist wieder Women's United States Champion. Sie hat mit Kiana James gegen Chelsea Green und Elba Fire, also natürlich war es also Julia gegen Chelsea und Kiana und Elba waren die jeweiligen Ringbegleitung. Auch relativ knapp, nach 7,5 Minuten, nach der Northern Lights Bomb gewonnen. Und das Einzige, was ich mir hier erklären kann, ist, dass man Julias Gimmick ein bisschen anpasst und ihr so eine Art Restart geben möchte. Es wirkte auch alles ein bisschen fokussierter, hätte ich fast gesagt, wie Julia zu Werk gegangen ist, aber vielleicht habe ich mich da auch getäuscht. Es kam so ein bisschen out of nowhere, was jetzt auch wieder diese Titelwechsel in der Weihnachts- und Neujahrszeit angeht, ein bisschen unterstreicht. Aber ich weiß nicht, also hier glaube ich, kann man vielleicht eine winzige Hoffnung haben, natürlich wird auch die bestimmt wieder zertreten werden, dass man hier bei Julia irgendwie das Ganze resettet. Ich weiß nicht, wie du es empfindest. Ich finde es grundsätzlich cool, weil ich mag Julia. Ich finde, sie hat dieses eine Etwas, ob es jetzt Charisma ist oder etwas, was man noch nicht definiert hat in einem Wort. Nur, was WWE noch ein bisschen von ihr nicht überzeugt ist, ich glaube, sie kommt noch nicht so zurecht mit dem WWE-Stil, was vielleicht auch quasi Kameraführung und wie sie sich präsentieren soll zu tun hat. Ja, wo du stehen musst. Und genau. So. Und ich glaube, deswegen hat man ja auch Kiana James an die Seite gestellt, die das übrigens sehr gut macht. Ich glaube, wir haben das sogar mal irgendwie so random in einem Nebensatz gesagt, dass wir diese Paarung nicht so schlecht finden. Ich finde übrigens alle vier Beteiligten großartig auf ihre Weise. Genau, Chelsea Green generell. Also ich hätte kein auch Problem. Auch Elma Fire finde ich großartig mittlerweile. Ja, ich hätte kein Problem gehabt, wenn der Titel auch bei Chelsea bleibt, ja. Denn sie ist so eine der wenigen, die so ein Gimmick hat. Also sie hättest du auch wirklich vor 25 Jahren bei Backlash auftreten lassen können. Das hätte sehr gut reingepasst. Aber damals wäre natürlich die Darstellung eine andere gewesen. Deswegen, sie hat das gut gemacht. Also ich habe hier überhaupt gar kein Problem. Ich mag Julia und sie als Championess ist immer etwas, was ich nehmen werde. Natürlich hoffe ich, dass man das auch erkennt. Denn natürlich weiß ich es nicht, aber wenn ich raten müsste, glaube ich, dass das so nur 20% von dem ist, was sie kann. Und das wäre schon ziemlich insane. Ausstrahlung für mich großartig, sie ist, finde ich, sehr hübsch und nimmt alles mit, was man braucht, um eigentlich so ganz oben mitzumachen. Aber wie gesagt, sie ist noch, ich finde, sie ist dahingehend gleichzeitig auch sehr, sehr weit weg vom WWE-Stil und das könnte ihr das Genick brechen. Aber diese Paarung mit Kiana James, das passt, damit habe ich absolut kein Problem. Und wenn man sie wöchentlich einfach so einsetzt in Matches, ist das auch absolut ausreichend. Ja, und also im Moment bin ich happy damit und lass mich mal drauf ein. Ja, also ich sehe auch so ein Silberstreif am Julia-Horizont, was das angeht. Aber im Zweifel werden wir auch hier wieder enttäuscht. Also das ist irgendwie so ein bisschen die Phrase der heutigen Ausgabe. Im Zweifel werden wir enttäuscht, weil da einfach zu häufig in der Vergangenheit das so leider ausgegangen ist. Ja, dann letztes Match. Das Ambulance-Match. Damian Priest gegen Aleister Black. Ich war überrascht, dass Damian Priest es gewinnt tatsächlich. Knappe 25 Minuten, also 24 sind es gewesen. Und ja, wie das eben mit so Ambulance-Matches ist, es ist ein Stipulation-Match, es war stiff natürlich, intensiv, es war lang. Und ich weiß nicht, ich hätte gedacht, dass man mit Aleister Black geht, dass man ihn jetzt irgendwie kartmäßig vielleicht doch noch ein bisschen mehr gibt. Aber es zeigt sich, dass AEW-Rückkehrer dann doch nicht alle Championships und Pushes mitnehmen, die es bei WWE zu verteilen gibt. Damian Priest hat jetzt einen Sieg, einen ziemlich großen. Was der ihm bringt, müssen wir mal sehen. Ich weiß nicht, Chris. Für mich war das irgendwie ein interessanter und zugleich komischer Ausklang, den ich noch gar nicht so richtig einordnen kann. Für mich auch ein überraschender Ausgang. Aleister Black hat für mich sehr stabil gewirkt in dieser Fehde. Man hat ihm dann auch Selina zur Seite gestellt. Und Rhea war dann der Ausgleich, nachdem sie eine Vergangenheit mit Damian hat. Das war okay, finde ich sogar, das Match. War okay. Also man kann sich das anschauen, das ist gar kein Thema. Und eines muss man auch lassen, WWE hat diesen beiden auch eine Chance gegeben. Viel On-Air-Time, viele Matches. Vielleicht, oder für mich persönlich, ging die Fehde zu lange, hat dann ihr Abschluss gefunden. Für Damian tut es mir ein bisschen leid, das war dann doch so ein freier Fall nach der Weltschwergewichts-Championship, aber gleichzeitig wünsche ich ihn mir auch nicht da zurück. Ich hätte kein Problem gehabt, wenn Aleister Black sogar mal Cody Rhodes herausfordert um die WWE-Championship, einfach weil ich eh weiß, er behält den Titel, aber mach mal ein bisschen so das Roster durch, gib ein paar Leuten den Titel, beziehungsweise eine Titelchance. Ja? Ich habe das auch mit anderen mir gewünscht. Man hat sich dann für die, in Anführungszeichen, sichere Variante, Drew McIntyre, entschieden. Ich mache mir nichts vor, Leute. Mir gibt es jetzt sonst nicht viel. Ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Also WWE, kann man positiv sagen, hat hier so zwei Leute genommen, die in der Midcard spielen. Und eine lange Fehde und sie haben ein Main-Event-Match draus bekommen. Für beide, glaube ich, wird sich die Situation aber nicht grundsätzlich verbessern. Das wird mich stark überraschen. Ob Damian Priest jetzt vielleicht ein Titelmatch bekommt wegen so einem großen Sieg, wäre logisch. Wenn sie es nicht machen, würde mich das jetzt nicht allzu sehr aufregen, um ehrlich zu sein. Deswegen alles beim Gleichen tatsächlich. Also das ist so. Hier tue ich mir zum Beispiel sehr, sehr schwer, den Finger drauf zu legen, was man hier hätte besser machen können. Verstehst du? Das ist so ein Thema im Moment bei WWE, wo ich dann auch selbst so an meine Grenzen komme. Eigentlich ist alles da drin, was man sich erwarten könnte von einem Wrestling-Produkt, nicht wahr? Nur nichts hier hat mich wirklich so angeregt, dass ich noch länger als eine Woche drüber nachdenken werde. Verstehst du? Das ist so im Moment das größte Problem vielleicht, genau dieses Match. Ja, Content und Verwaltungsära. Ne? Also du hast da ein Match hingepackt, du hast eine Stipulation reingepackt, du hast eine relativ lange, aber auch nicht wirklich spannende Fehde gehabt. Du hast kaum Wiedererkennungswert der Worker. Du weißt nicht, wofür sie stehen, warum. Es ist nicht so heiß. Und da tut man gerade den beiden Workern wieder am meisten Unrecht. Ja. Weil sie es ja, sag ich mal, auch nur ausbaden und spielen müssen, was man ihnen sagt. Aber gut, es wird auch viele geben, die das toll finden, auch wenn ich nicht verstehe, warum. Das ist, ja, was du einleitend gesagt hast, kann man tatsächlich kulminiert in diesem Match, wenn man möchte, kann man es da sehen. Und wir sehen es da nun mal leider Gottes. Und die positiven Sachen wie Julia, Sami Zayn, Trick Williams, ja, auch Kit Wilson, das ist kleine Flamme, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist A, kleine Flamme. Vielleicht sind sie auch nur deswegen so interessant, weil es eben völlig unwichtig ist für die wichtigen Storylines, wenn es sowas überhaupt gibt. Dann muss man schon als Gefrusteter sich mit so kleinigen Charisma-Bomben da versuchen, über Wasser zu halten. Und das kann nicht Sinn und Zweck des Produkts sein. Aber ich befürchte, Chris, wir sind da so ziemlich auf weiter Flur auch die Einzigen, die das so oder so ähnlich empfinden. Aber ja gut, da müssen wir dann durch. Ja, bin ich mir gar nicht so sicher, oder? Also, ich weiß nicht, vielleicht bin ich zu sehr im Bubble. Ich habe jetzt nicht die Kommentare gelesen bei WWEs YouTube-Videos oder sonstiges. Das Einzige, was ich weiß, das ist klar, sie machen sehr viel Geld. Von daher werden sie recht haben. Ja, und also, ich meine, indem wir über die Show sprechen, tragen wir unseren Teil ja auch dazu bei. Ja, also das muss man ja nun mal leider auch sagen. Nur wir bleiben ja nicht dabei stehen und sagen, oh, dann spannendes Match, da hat dann ja Aleister Black jetzt doch verloren und oh, was wird denn da jetzt weiter? Nee, also so einen Schrott machen wir ja nicht. Wir müssen ja über diesen Inhalt der Show sprechen, aber wir versuchen dann ja immer, sag ich mal, das auf das Produkt als solches dann zu überschlagen und zu gucken, was es also so, ja, eben pseudo-journalistische Arbeit in Anführungszeichen. Bewusst habe ich das pseudo betont, weil wir uns da nicht anmaßen, da journalistisch tätig zu sein auf höchster Flamme. Aber sorry, so einen abgefuckten Fanboy-Wrestling-Podcast, also da sind wir dann auch irgendwie nicht die Richtigen. Dann lieber ständige Rumheulsusen-Typen, da kann ich eher mitleben. Ja, aber das war SmackDown. Hatte ein paar gute Momente, war aber eigentlich total im Standard-WWE-Produkt verhaftet und so muss man auch ganz ehrlich sagen, so wird die Reise auch weitergehen. Und ich bin froh, dass Raw bei Chris war, denn ich habe da auch nicht alles bei Raw jetzt mitbekommen, aber das, was ich mitbekommen habe, hat meinen Eindruck jetzt auch nicht groß über den Haufen geworfen. Ja, ich befürchte, Raw wird also Raw war sicher nicht so gut wie SmackDown, das muss ich jetzt schon mal vorwegnehmen, aber wer weiß, mal schauen, was wir so herauspicken können. Wir werden bei manchen Sachen einfach mal drüber gehen und die Dazwischengrätsch-Situation liegt jetzt bei dir. Es war im Stranger Things-Thema quasi, warum auch immer. Offenbar ist das Staffel, ist irgendwie das Serienfinale gerade bei Netflix wahrscheinlich. Ja, das Ding ist doch jetzt fertig. Also Stranger Things hat doch, glaube ich, seine letzte Staffel oder so. Ich habe es nie geguckt. Also okay. nach den ersten 3-4 Folgen damals bei der ersten Staffel bin ich dann ausgestiegen, weil es nun gar nicht My Cup of Tea war. Mhm. Aber das Ding war ja mega erfolgreich. Aber ich glaube, das findet jetzt langsam sein Ende. Okay. Ja, also ich fand das Logo von Raw sah ganz cool aus. Und sie haben sich auch Mühe gegeben, die Stages zu verzieren. Ich weiß jetzt nicht, ob irgendwelche Schauspieler von denen da waren. Sei es drum, auf jeden Fall, dass man Bescheid weiß. WWE feiert ein Jahr Netflix und feiert quasi Stranger Things und man konnte sich was erwarten. Und das erste war direkt ein Women's Tag Team Championship Match. Und hier gab es tatsächlich dann noch den ersten Titelwechsel der Show. Rhea Ripley und Io Sky konnten sich dann am Ende gegen die Kabuki Warriors durchsetzen, Asuka und Kairi Sane, nach 16 Minuten 30. Und auch hier, glaube ich, gibt es nicht viel dazu zu sagen, außer sauberes Match, aber bei mir im Moment das Problem sehr eingespielt und nicht viel Neues. Rhea und Io sind ein gutes Tag-Team. Als Gegnerinnen finde ich sie besser. Und die Kabuki Warriors, wenn es nach mir geht, bleiben die beiden Champions und ich trenne Ripley und Io, damit ich dann im Einzel-Wrestling-Bereich mehr davon habe. Man hat sich dagegen entschieden, fair enough, kein Thema. Ist auch eine Story, die schon länger geht. Also sie hat Substanz, das ist auch in Ordnung. Und Rhea und Io haben das gemacht, was sie eigentlich dann wollten, noch nach Wargames, nämlich Rache nehmen. Und jetzt haben sie auch die Titel ihnen weggenommen. Ich denke mal, das wird noch irgendwie weitergehen. Wir werden es beobachten, aber eines kann man natürlich hier nicht leugnen. Wir haben sehr starke Champions zurzeit. Und mit Rhea und Io hast du so ziemlich das Beste, was Raw, glaube ich, bei der Women's Division im Moment zu bieten hat. Man kann Becky da noch mit hineinnehmen, über sie sprechen wir noch. Aber das wären so meine wenigen Worte. Ich weiß nicht, ob du da Bock hast, dazu zu was zu sagen. Nur kurz und ergänzend. Also wir haben es ja schon mehrfach angesprochen, wenn Rhea und Io ihre persönliche Verbundenheit on-screen sellen sie es großartig. Es wirkt tatsächlich ein bisschen legit, als ob die sich wirklich persönlich schätzen, finde ich. Und das sage ich jetzt nicht nur wegen des Thumbnails-Bilds, sondern klar, wie gesagt, vielleicht sind es auch Vollprofis, die das dann irgendwie spielen und auch super. Aber unabhängig davon glaube ich, dass es gar nicht so blöd ist, den beiden jetzt den Gürtel zu geben. Denn Rhea hing schon so ein bisschen in der Luft, wenn man jetzt diese Fehde, Beziehung, was auch immer da onscreen mit Io rausnimmt. Und Io war auch, finde ich, ausgelutscht ist falsch, aber sie spielt schon recht lange auf vorderster Front mit und ist auch over. Also Io könntest du tatsächlich auch laufen lassen, nach wie vor. Aber ich finde es gar nicht mal so blöd, den beiden jetzt den Gürtel zu geben und dann nimmt man sie aus der ersten Reihe vielleicht zunächst raus und dann, nachdem sie so ein bisschen ja in der zweiten Reihe so ein bisschen sich akklimatisiert haben, kannst du sie ja jederzeit wieder ins Spotlight packen. Und manchmal hilft es ja. Es war ja auch mit zum Beispiel bei Bianca Belair, als sie mit Jade Cargill das Tag Team hatte. Wir waren ja dann ganz Feuer und Flamme, was Bianca Belair angeht. Manchmal hilft sowas. Und ich glaube, das ist jetzt, oder es muss nicht unbedingt schlecht sein, dass man es jetzt bei Rhea und Io auch macht. Over sind sie beide ja also sehr, sehr doll. Und deswegen, klar, man kann sagen, wenn sie over sind, musst du sie nicht aus der ersten Reihe rausnehmen, weil was over ist, ist over. Aber ich finde, sie waren, also Rhea fand ich sehr, sehr deutlich, dass sie da echt so ein bisschen wieder auslaufen war, was oder auch in der Luft hängen, was ihre Kartposition anging. Wobei in der Luft hängen ist auch falsch, weil sie ist natürlich gemeißelt in der Upper Card oder Main Card der Damen. Aber irgendwie finde ich es, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, merke ich gerade. Ich finde es gar nicht so verkehrt, wenn man Io und Rhea jetzt erstmal in die Tag-Team-Ebene packt, dass sie da nicht gekommen sind, um zu bleiben, sondern wieder zu Höheres bestimmt sind, ist, glaube ich, auch logisch. Und wenn du das hier als Teil ihrer Storyline dann weiter verwurstest, auch nicht schlecht. Also das ist mit den beiden okay, weil man da eben auch, da kommt was rüber. Da wird was delivered, da wird was transportiert, was ich sonst sehr, sehr selten im WWE-Produkt habe. Wenngleich beide, finde ich, schon auf der Rasierklinge tanzen zwischen wie sie bringen da echte Gefühle rüber, in Anführungszeichen, und sind eben Profis und schlachten's aus. Ich finde, das ist bei den beiden mittlerweile gar nicht immer so leicht zu greifen. Bisher kaufe ich es aber und glaube, dass das jetzt nicht die falscheste Entscheidung ist, ihnen die Gürtel zu geben. Ich muss tatsächlich sagen, ich fühle das, was du gemeint hast, dass sie im Moment sehr gut geparkt sind, vielleicht sogar in dieser Tag-Team-Szene, weil Bianca Belair war das perfekte Beispiel dazu. Also das hat bei mir definitiv was ausgelöst und man kann sie da jetzt ein bisschen parken und rechtzeitig zu Mania kann man ja da wieder sie in die Main-Event-Szene packen, denn eins ist garantiert mit den beiden ein sehr, sehr starkes Match. Kommen wir zu etwas, wo ich tatsächlich schon länger auf deine Meinung gespannt bin, nach unserer kurzen Pause jetzt über die letzten 2 Wochen. Gunther, frisch hat er ja Cena retired und man geht im Moment folgenden Weg mit ihm. Backstage hat Adam Pearce den neuen Champions gratuliert und hat Gunther aufgesucht, der auf dem Weg war zu seiner Promo und hat gesagt, schau, ein Jahr Netflix, viele Leute sind da und ich weiß, wie du drauf bist, aber ein bisschen mehr Respekt gegenüber Cena wär nicht so schlecht. Gunther hat sich das zu Herzen genommen mit einem süffisanten Lächeln, wie es im Text steht, und ist losgegangen und direkt beim Rauskommen ein T-Shirt gezeigt mit Cenas Bild und Tap like. Im Ring angekommen, hat er eben gesagt, ja, also irgendwie das Management hat von mir verlangt, mehr Respekt zu zeigen. Verstehe ich nicht ganz, denn mir gegenüber wird auch sehr wenig Respekt gezeigt, denn ich habe das geschafft, was eigentlich niemand geschafft hat, was nicht ganz stimmt, aber er hat John Cena zur Aufgabe bezwungen und jeder weiß, wofür Cena stand, never give up. Und deswegen ist es Gunther eben das gelungen, er hat ihm quasi dann wie eine zum Ausgeben bzw. zum Tappen gebracht. Heraus kam dann Styles und das wurde schon angedeutet, Styles wollte dann irgendwas sagen, wurde mehrmals unterbrochen von Gunther und dann gab es eine Ohrfeige von Styles gegen Gunther, einen intensiven Stare-Down und damit wurde auch dieses Match dann für Berlin, ich bin mir nicht sicher, ich glaube es ist in Berlin, nächste Woche bei Raw fertiggestellt bzw. offiziell gemacht. Unabhängig davon, was du über AJ und die Fehde mit AJ hältst, ich persönlich finde, man macht mit Gunther jetzt nicht mal so viel verkehrt. Ich finde, dass genau eigentlich die Sache, die man damals mit Austin Theory hätte machen sollen, nachdem er John Cena besiegt hat, nämlich es ausschlachten, wie es nur geht. Und ich finde, das macht Gunther im Moment sehr, sehr gut. Wir dieses Lachen, dieses Lächeln, dieses Respektlossein, das T-Shirt, dann dieses Bild, dann Tablike und so weiter und so fort. Und wie er respektlos ging. Also ich glaube, wenn du schon John Cena besiegst, und das habe ich damals schon gesagt, das habe ich auch bei Solo Sikoa gesagt, Alter, das ist ja noch immer so einer der größten Namen, haben wir ja gesagt. Wenn du den besiegst, bitte schlacht es aus, nutze es aus. Die Fans kamen dann natürlich wieder, you tapped out. Das ist der Fehler von Triple H, das wird man nie vergessen. Aber wenn wir sagen, es muss weitergehen, dann ist das im Moment für mich der richtige Weg. Und ich finde, es löst was bei mir aus. Wir sind noch weit weg vom alten Gunther, finde ich. Aber weißt du was, wenn wir schon angefangen haben mit dieser Retirement-Geschichte, Goldberg, Cena und als nächstes vielleicht AJ, dann machen wir das. Aber wenn du schon Cena zum Aufgeben bringst und ihn besiegst, dann will ich genau das. Schlachte es aus bis zum geht nicht mehr, weil es funktioniert, glaube ich, auch bei den Fans. Vor allem die Fans, die bei WWE in der Halle jetzt sitzen, die werden buhen. Er ist noch nicht so weit wie Dominik, aber ich glaube, das kann man so weit bringen, weil Gunther ist genau jemand, den die Fans, glaube ich, auch sehr gerne ausbuhen wollen. Er hat alles eigentlich, was man dazu braucht, um ausgebuht werden zu können. Und deswegen bin ich eigentlich mit Gunther sogar im Moment mit seiner Darstellung sehr einverstanden und ich bin sehr, sehr gespannt, wie du das so empfindest. Also ich habe da, so wie du es dargestellt hast, eigentlich überhaupt keine Gegenargumente. Das ist alles vollkommen richtig und nachvollziehbar. Trotzdem bin ich nicht zufrieden mit der Art und Weise. Mhm. Denn das, was du gesagt hast, so hätte man es bei Theory machen müssen, unterschreibe ich sofort. Und bei Theory hätte es auch gepasst, finde ich. Bei Gunther finde ich nicht, dass es passt. Ich finde, Gunther kommt hier in eine Richtung, die nicht der Gunther ist, der, oder für mich, so muss ich es aus meiner Perspektive natürlich sagen, der für mich nicht der Gunther ist, der bei WWE groß geworden ist, der IC-Champion lange Zeit war, der dann Heavyweight-Champion wurde. Und das wurde er nicht, weil er in den Promos weil er ausschließlich in den Promos solche Sachen gemacht hat, sondern weil er eben fokussiert war, hallo, ich will gewinnen, egal wer du bist, ich besieg dich, weil ich einfach stärker bin. Und das war's. Der hat es gar nicht nötig gehabt, zu sagen, hier, you tapped out like a little bitch und das ist bla bla blub. Und vor allem dieses Todreiten, das passt irgendwie, finde ich, nicht zu dem Gunther, der irgendwie so ein bisschen so alienmäßig rüberkommt. Mhm. Auch dieses fiese, technokratisch, österreichisch-deutsche, was die Amis ja da mit uns teilweise klischeehaft verbinden aus fernen Zeiten. Sondern dass er einfach jetzt sagt, okay, Cena ist abgehakt. Ich habe aber vor, hier den Titel zu gewinnen und gebt mir den nächsten Gegner, dass er auch gar nicht viel redet, sondern einfach dann von mir aus auch mit diesem Mantel wieder da steht. Ich hätte auch nach wie vor gerne dieses Schergen an seiner Seite gehabt, aber das wird jetzt nicht mehr passieren, bis so schnell. Und für mich ist das zu sehr, wie soll ich sagen, on purpose, also zu gewollt, zu forciert. Obwohl, du hast natürlich vollkommen recht, wrestlingmäßig ist dieses Gunther-Ding gerade heiß, da musst du da auch mitgehen. aber ich bin nicht so happy, weil es nicht so richtig in sein Gimmick passt. Und je häufiger er sagt, dass er Cena zum Tappen gebracht hat, ganz ehrlich, ich würde auch sagen, Junge, da bist du mal lieber ganz ruhig. Ja, ja. Dann hat Cena noch ein bisschen länger durchgehalten als du, halber Hahn da. Ja, verdammt, Nach 5 Sekunden ausgetappt, da musst du jetzt nicht erzählen, dass du Cena zum Tappen gebracht hast. Der ist ja ein paar Mal so rausgekommen. Gefällt mir alles nicht. Jetzt sagen ich habe ihn niedergekämpft, er ist weg und er wird auch nicht mehr wiederkommen. Boot, wie ihr wollt, aber was ist für mich das Nächste? Komm, bring it, so nach dem Motto. Und das hätte ich gerne gehabt und deswegen bin ich nicht so happy mit dieser Geschichte, obwohl ich natürlich genau weiß und fühle auch, was du meinst. Aber ich bin ein bisschen anderer Auffassung. Also das mit Uso, ja, da muss ich dir recht geben tatsächlich. Das ist schon, weil er hat direkt abgeklopft. Das ist halt, bald ein Jahr ist es her und wir sind noch immer dabei. Also das ist wirklich, was für ein Fehler. Aber gut, was ich noch dazu sagen möchte, es wird nicht passieren, aber eigentlich müsste Gunther so Styles so einfach squashen. Ich mag Styles irgendwie einfach aus alter Vergangenheit, weil er für mich so Wrestling neu definiert hat, als ich da mal random bei Eurosport TNA aufgedreht habe. Und deswegen, aber eigentlich, um das Gimmick wieder auf eine Spur zu bringen, den muss er so richtig squashen, so 3 Powerbombs und dann in den Sleeper und fertig. Aber das wäre quasi mein Booking. Nächstes Titelmatch, Women's Intercontinental Championship. Da komme ich dann zu meinem nächsten Thema vom Anfang der Show, dass ich Leuten ihr Gimmick oder Präsentation nicht abkaufe. Maxine Dupri hat ihren Titel verloren gegen Becky Lynch. Und bevor irgendwie Leute pissig sind, wütend sind, ich respektiere die Hölle draus, wie Maxine Dupri sich gemausert hat. Und ich fand das gar nicht so schlecht, wie man das aufgezogen hat mit ihrem Training mit Natalya in The Dungeon. Da hätte man, finde ich, ein bisschen mehr draus machen können. Vielleicht Natalya auch zeigen, an ihrer Seite stellen. Aber ich finde, es ist das falsche Gimmick für Maxine Dupri. Ich hoffe, man versteht mich, wenn ich sage, sie ist einfach zu hübsch für dieses Gimmick. Und ich finde, die Facial Expressions und ihr Stil passen einfach irgendwie nicht zusammen. Also ich kaufe es ihr einfach nicht ab. Und damit habe ich irgendwie schon immer ein Problem gehabt und bei diesem Match auch. Deswegen war ich nicht mal abgeneigt, als Becky gewonnen hat. Trotzdem möchte ich nochmal unterstreichen, Maxine hat einen deutlichen Sprung nach vorn gemacht, aber ich glaube, ihre Rolle ist langfristig eine andere. Für Becky, ich finde im Moment, sie ist tatsächlich die beste Wahl für diese Intercontinental Championship, weil ihre erste Regentschaft mir schon sehr gut gefallen hat, Stichwort Neuerfindung. Dieses Gimmick, dass sie das System von WWE hinterfragt, alle sind quasi gegen sie und sie schlachtet es sehr gut aus. Also mit Becky habe ich hier absolut gar kein Problem. Das Finish war ein bisschen auch so schwach. Maxine hat irgendwie noch nichts gemacht. Sie ist einfach liegen geblieben und musste dann die Überraschte spielen. Auch sehr unangenehme Rolle tatsächlich. Und es wird sich jetzt zeigen, ob diese Fehde quasi weitergeführt wird oder ob sich Becky gegen jemand Neues stellt oder ob AJ vielleicht irgendwie dann zurückkommt und sich gegen Becky Lynch stellt. Aber das hier hat für mich auch das nächste Thema gezeigt, dass ich einfach so mit manchen Rollen einfach mich nicht, also ich kaufe die nicht und dann bin ich leider sehr teilnahmslos. Von daher ist das so meine Meinung zu diesem Match. Viel müssen wir auch nicht drüber sprechen, aber das ist so etwas, was mir aufgefallen ist, als ich dieses Match gesehen habe. Warum meinst du, ist der Wechsel gemacht worden? Für das Jubiläum und B, weil man, glaube ich, Maxine nicht mehr zutraut als 2 Wochen Regentschaft. Ja. Nee, glaube ich auch. Ich glaube, man hat also, Setting Things Straight wieder gemacht, dass man da das glatt gezogen hat. Und Becky ist die Safe-Variante einfach. Ja, ob das jetzt Not getan hätte, überhaupt den Titel kurz mal wechseln zu lassen vorher, kann man drüber streiten, aber ich halte es auch für richtig, dass man es zurückgedreht hat, ja. Mhm. Ein bisschen random Segment, aber ich spreche es einfach mal an, weiß nicht, ob du dann eine Meinung dazu hast. Adam Pearce kam heraus und hat relativ schnell und kurz gesagt, hey, wir haben eines der größten Talente verpflichtet, Javon Evans. Der kam raus, hat sich gefreut, hat unterschrieben und das Segment war zu Ende. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ne? Also das kannst du auch, das nächste Mal kannst du Emma debütieren lassen und sagen, dass du NXT trainiert. Also und von Santino übrigens auch ankündigen. Dann weißt du auch, was die Stunde geschlagen hat. Ja, also kein guter Start. Nee, also ich verstehe nicht, wieso man das so machen musste. Javon Evans durfte nicht mal irgendwas sagen. Ja, ich glaube, das ist ein sehr schlimmes Vorzeichen für das, was uns erwartet mit einem wirklich großartigen Talent. Nächstes Segment, mir tut es leid für alle Uso-Fans, ich muss es skippen, weil ich es geskippt habe auch. Also ich habe die Show versucht ganz zu sehen, als ich dann die erste Szene, als ich Jay gesehen habe bei den Zuschauern, ich habe alles geskippt. Deswegen tut es mir leid, das Video könnt ihr euch anschauen. Sie sind die neuen World Tag Team Champions, aber ich kann das nicht mehr. Also diese Entrance ist einfach so unfassbar nervig und mir tut die Negativität leid, aber ich kann mir das nicht mehr anschauen. Immerhin Deswegen. nicht mehr im Main Event, das ist doch schon mal positiv. Auch da wurde es wieder gerade gerückt, muss man auch deutlich sagen. Ja, also wirklich, mir tut das echt leid. Gerne anschauen. Ja. Dann sind wir im Ring und es wird leider nicht besser. Stephanie Vaquer, also ich glaube, Jackie Redmond war drinnen und hat Stephanie Vaquer angekündigt. Diese kam heraus mit einer, ist es, nennt man das eine Schiene? Ist das eine Schiene? Auf jeden Fall ein, Würde ich auch genau. sagen, ja. Irgendwas, was ihren Knöchel quasi schützen soll. Eine Bandage oder Bandage, Schiene, ja, sowas, irgendwie ist ja. genau. Sie hat sich offenbar legit ein bisschen verletzt, soll aber nichts Langfristiges sein. Und ja, also, er ist halt wieder unglücklich. Ich möchte auch nicht lang drüber rumtrampeln. Ein paar Worte auf Englisch, die für mich immer sehr unangenehm sind. Wenn es nicht die Muttersprache ist, dann hat sie auf ihrer Muttersprache Spanisch ein paar Worte gesagt. Das klingt dann schon cooler und natürlich sicherer. Leider habe ich nichts verstanden. Und das war es dann. Sehr, sehr schwach, finde ich. Und dann kam Raquel Rodriguez, hat sie attackiert. Und die Verletzung noch quasi aggravated, würde man im Englischen sagen. Auch Backstage hat sie nochmal attackiert. Adam war komplett wütend. Übrigens mal zur Abwechslung, wurde ein Angriff mit dem Stuhl verhindert von den Offiziellen, in dem Fall von Adam Pearce. Finde ich auch mal cool und abwechselnd, dass sowas endlich mal auch aufgehalten wird. Ich werde sagen, was ich schon lange gedacht habe. Ich glaube, dass das nichts ist mit Vaquer und dieser Regentschaft. Zumindest diese erste. Irgendwas passt nicht. Aga, ich dachte, du sagst jetzt zwei Worte, die ich jetzt gesagt hätte. Und zwar? Brian Kane. Ja. Nee, also haben wir schon Ja. mal angedeutet. Ja. Mehr muss man dazu, glaube ich, auch nicht Ja. sagen. Es ist leider so. Ja. Raquel macht das schon auch gut, aber es ist einfach zu wenig, finde ich. Und ja, mal schauen. Es ist eine undankbare Promo, finde ich, für Stephanie. Und ich glaube, sie bräuchte so ein Valet, wie es Julia hat mit Kiana James. Ja, und auch gerne mal gute Gegnerin. Also das ist ja, also sie kriegt ja die ganze Midcard jetzt vorgeworfen. Sehr undankbar, da gebe ich dir recht. Deswegen, es gibt nicht im Moment viel dazu zu sagen. Ich mag Stephanie übrigens noch immer sehr. Er ist super. Unglaubliche Ja. Ausstrahlung, also das hilft ihr enorm, finde ich. Und mal schauen, vielleicht kommt da irgendwie so der Klickfaktor. Liv Morgan hat Lyra Valkyria besiegt. Es gab Eingriff von Roxanne und Bayley. Kann ich jetzt nicht viel dazu sagen, war ganz normal. Ja, man munkelt, Liv soll bei Mania der weibliche Superstar werden. Also guten Oha. Appetit. Ja, also wird gemunkelt, dass man Liv bis zum Mond pushen will und dass sie bei den Mädels quasi der Dwayne Johnson da sein soll dieses Jahr. Also da geht wohl, so, Stand jetzt, soll wohl mit Liv da man ganz viel planen. Puha, also fühle ich nicht ganz. Aber mal schauen, sie hat ja was. Also, sie bringt dem Judgment Day auf jeden Fall mehr als ohne. Was haben wir? Ja. Oh, ist ja schon Main Event. Stimmt, ist ja nur eine 2-Stunden-Show. World Sei Heavyweight froh. Championship. Bin ich auch sehr gespannt, was du dazu sagst. Das ist meine Meinung. CM Punk gewinnt gegen Bron Breakker nach dem GTS nach 26,5 Minuten. Und ja, gab Eingriffe Paul Heyman, Bronson Reed, Logan Paul, Austin Theory. Ausgeholfen wurde durch Penta, der Gott sei Dank offenbar wieder da ist, nach einer Verletzung, die sehr fies ausgeschaut hat. Dragon Lee und Rey Mysterio. Zunächst mal, das war ein ordentliches Match. Es gab leider einen Botch beim Frankensteiner. Das sah fies aus. Gott sei Dank ist da nichts passiert. Und jeder hat auf Chris Jericho gewartet, offenbar. Der kam nicht. Das ist einfach mal im Nebensatz. Ist für mich nicht so wichtig. Viel wichtiger ist für mich so, was genau, was war das die richtige Entscheidung? So, nein. Ich denke mir, was genau ist denn der Plan? So, der Vision hat ein Stable mit vielen Leuten gerade und Bron Breakker ist wahrscheinlich der Beste, auch wenn Logan Paul wahrscheinlich das meiste Heat ziehen könnte. Die anderen beiden, also mit Bronson Reed Sieg gegen Roman Reigns hat man originell 0,00% gemacht, was mich auch sehr, sehr ärgert, muss ich sagen. Das ärgert mich sehr, sehr, sehr. Aber soll jetzt nicht das Thema sein. Ich frage mich auch hier, weil du hast mich gefragt, warum hat man Dupree den Titel weggenommen? Warum hat man Breakker hier nicht einfach mal diesen Titel gegeben? Es ist ein Jahr Netflix, es sind alle Augen drauf, es gibt Eingriffe, du kannst Punk schützen und du probierst es einfach mal. Ja, also ich weiß, ich sage das oft, probier es einfach mal und dann bin ich wütend, wenn Jey Uso probiert wird und ich es nicht mag. Aber probier es mal mit Bron Breakker, denn ich finde, das war nicht so schlecht auch gemacht. Die Promos waren teilweise, finde ich, gut. Ich glaube, da waren wir ein bisschen unterschiedlicher Meinung. Er wird im Moment als der Leader angezeigt. Er hat eine unglaubliche Pace, eine Athletik. Er hat auch dieses, ich glaube, die Leute bellen immer bei seinen heißen Aktionen. Jetzt nicht meines, aber es funktioniert. Die Leute machen mit und Ace believable. Ich würde es ihm abkaufen, Weltschwergewichts-Champion zu sein. Auf jeden Fall. Deswegen probier es einfach. Gib ihm den Titel. Es ist die perfekte Szenerie. Punk wird es nicht wehtun. Er ist 48 und er wird Merchandise verkaufen bis zum Nimmerlandstag, weil er CM Punk ist. Er braucht diesen Titel nicht. Und dann verliert er nach dem GTS. Klar, mit Eingriffen und so weiter und so fort. Aber man, irgendwie fühlt sich das nach einem schwerfolgenden Fehler an, wie damals, als er gegen Sammy Random verloren hat. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Ja, ähnlich. Also, du hast gefragt, warum hat man dieses... Also, du hast gefragt, glaube ich, warum gibt man ihm nicht den Titel? Ja. Ich hätte gefragt, warum packst du dieses Match auf die Karte? Das ist für mich das Hauptproblem. Also, klar, man kann Breakker den Titel geben. Dann hast du natürlich die Mania-Planung, sag ich mal, kurz vor Beginn der Road dann entsprechend in neues Licht gesetzt, was nicht unbedingt schlecht sein muss, ne? Aber was ein gewisses Risiko mit sich bringt. Ich glaube, man wird Richtung Mania mit Punk erstmal planen als Champion. Mhm. Und dann hätte ich auch bei Mania Punk den Titel an Breakker verlieren lassen. Und vielleicht passiert sowas ja auch noch in der Richtung. Aber wenn sowas noch geplant sein sollte, verstehe ich diese Ansetzung hier nicht. Ich verstehe sie beim besten Willen nicht. Stichwort: WWE muss Content produzieren. Klar, du wolltest ein großes Match haben bei der ersten Raw-Ausgabe im neuen Jahr, ein Jahr Netflix und so weiter und so fort. Ist ja auch verständlich. Du willst den Champion im Main Event haben, Punk ist Champion, packst du den Main Event. Du willst ihm einen großen Gegner geben, Breakker ist derzeit heiß, packst du dieses Match. Klar, kann ich verstehen. Aber eigentlich ist Breakker derzeit derjenige, der in Anführungszeichen aufstrebend heißer ist als Punk. Punk wird immer heiß sein, weil er Punk ist, wie du schon gesagt hast. Aber eigentlich hat Breakker ein gewisses Momentum, sich erarbeitet, selbst durch Booking, selbst erarbeitet oder durch Booking bekommen. Und das wirkt jetzt wie so ein, weiß nicht, wie so ein Roadblock. Übergang. Bitte? Wie so ein Übergangsgegner wirkt er jetzt. Ja, und für ihn wird es wie so ein Roadblock. Also so ein Cut. Achtung, du hast jetzt verloren. Also stell dich wieder hinten an. Du bist raus. Das ist so, als ob Gunther, ne, so ist es nicht, als ob Gunther gegen Jay abtappt. Das war auch für Gunther. Das knabbert er heute noch dran, wie die Fans ihn ja auch gerne erinnern. Gut, das kann man auch positiv auslegen, weil die Fans ja chanten und das ist ja immer gut. Also es ist immer im Auge des Betrachters. Aber diese Niederlage hat was mit Gunther gemacht. Klar, man kann jetzt sagen, diese Niederlage gegen Punk kann für Bron so eine Art Lerneffekt sein, blabliblub, ich kann es nicht mehr hören. Klar, kannst du auch machen. Muss ja auch nicht schlecht alles ausgehen. Aber ich verstehe eben diese Ansetzung nicht. Wenn du Punk gegen Breakker bringst, muss Breakker das Ding gewinnen. Und wenn du Punk den Titel nicht weggeben lassen willst, dann darfst du das Match nicht bringen. So einfach ist das. Dann bringst du bei Mania und dann lass Breakker gewinnen. Das heißt, auch wenn Breaker den Titel hier gewonnen hätte, wäre ich auch nicht total happy gewesen, weil die Bühne mir zu klein gewesen wäre. Mhm. Also wenn du mit Breaker gehst, dann gib ihm bitte aber auch dann die whole nine yards. Ich liebe dieses Wort, dieses Ding. Und deswegen fand ich hier eigentlich alles doof. Erstmal die Ansetzung hier bei Raw fand ich schwierig. Und dann die Tatsache, dass Punk das Ding gewinnt, finde ich auch schwierig. Was hätte man anders machen können? Setz da Bronson Reed hin. Ja, also, ja, bitte. Ja, du hast mit ihm eh nichts gemacht. Ja, oder Logan Paul, kommt, ob der jetzt gewinnt oder verliert. Also ist ein großes Match, verliert er das eben. Aber ich glaube, Reed wäre hier der Beste gewesen. Reed, Alter, gewinnt. Er besiegt Roman Reigns, mehr brauchst du nicht. Ich habe Roman Reigns besiegt, gib mir den Titel. Genau, boff. Und dann machst du einen harten Kampf draus und dann gewinnt Punk, so wie er hier eben auch gewonnen hat. Ja. So, das wär's. Du hast, und dann hast du Braun auch noch heiß gemacht, weil er sein Kumpel und so weiter, bla, bli, blub. So, ist doch nicht so schwer. Oder du hast jetzt hier wie immer einen großen visionären Plan, den wir noch nicht erkennen können. Aber sorry, wir reden über WWE, da wird's nicht so sein, dass da der große visionäre Plan ist. Also ich bin da bei dir. Ich bin nicht glücklich. Über die Ansetzung war ich schon nicht glücklich, denn egal wie es ausgeht, auch wenn, wie gesagt, Breaker gewonnen hätte, wäre ich auch nicht happy gewesen, weil zu klein, die Bühne. Und wenn Punk gewinnt gegen Breaker, noch doofer letzten Endes. Ja, und nun müssen wir mal schauen, was da passiert, weil eigentlich habe ich ja gedacht, wir kriegen Breaker im Champions-Match bei Mania und wenn das so werden soll, dann muss er jetzt ja fast schon den Rumble gewinnen, letzten Endes. Boah, das wäre natürlich aber, boah, also wenn ich raten müsste, wird WWE so einen sicheren Sieger nehmen, so wie Roman Reigns oder so. Ich glaube nicht, dass sie jemanden, also sie ist ja in Saudi-Arabien. Ja, stimmt, das ist vielleicht auch ein Fakt. No, weil das ist, glaube ich, das ist WWE fast schon egal, glaube ich. Okay. Also ich habe jetzt drüber nachgedacht, also glaubst du, wird Breaker gegen Punk antreten oder wird Punk seinen Titel gegen einen Big Boy verteidigen wie Roman Reigns oder Brock Lesnar oder wer auch immer? Also Gunther. Reigns hat ja offensichtlich großes Mitspracherecht. Und das Letzte, was ich gehört habe, war, dass Reigns unbedingt Cody wollte. Warum auch immer. Okay. So, also wenn Reigns gegen Cody geht, ist die Frage, gegen wen geht Punk, sofern er Champion bleiben sollte. Wovon ich jetzt erstmal ausgehe. Mann, das und da war Breaker eigentlich mein heißer Favorit. Ist jetzt auch geschissen. Weil diese Niederlage werde ich nicht vergessen bis Mania. Aber ich sag dir, es wird Breaker. Wer denn sonst? Ich meine, fair, weißt du, ich nehme es immer noch, aber du hast recht, das hier ist natürlich jetzt richtig blöd, weil wenn er bei Mania gewinnt, ich weiß schon, unsere ersten Sätze bei der Review, naja, hätte er bloß nicht verloren bei Raw, weil jetzt hat er halt gewonnen, gut, wir wissen trotzdem, dass Punk ihn besiegen kann in einem anderen Tag, also. Ja, oder du musst jetzt Breaker auf so eine krasse Redeem-Jetzt-Erst-Recht-Tour bringen, dass er im Rumble alles wegbügelt. Eigentlich muss er eskalieren im Rumble, er muss so 20 Leute raushauen. Und dann irgendwie noch ein paar Mal Punk verprügeln, Backstage oder irgend so ein Schrott und dann die Sache wieder gerade rücken. Okay, kannst du immer noch retten, aber er muss jetzt erstmal stromaufwärts schwimmen. Ne? Es also ist halt wirklich, mir tut es echt leid, aber ich musste wieder extrem zustimmen. Ich habe es von dieser Sachlage noch gar nicht gesehen. Bei mir, mein Kopf war eher so, okay, wieso lässt du ihn nicht gewinnen, sondern du hast recht, die Ansetzung ist ja total dämlich. Ich habe darüber. Wenn du über Mania gehst, ne? Also immer voraussetzt, Mania soll Breaker gegen Punk kommen. Naja, aber trotzdem, auch wenn nicht, was machst du jetzt mit Breaker? Genau, auch wenn unter der Prämisse, dass du mit Breaker was vorhast, egal ob bei Mania oder wann auch immer, ist diese Ansetzung blöd. Ja. Sie ist dämlich, ich gebe dir recht, ja. Ich habe mir gedacht, ah, cool, nette Ansetzung, ich schaue es mir an. Aber sie ist wirklich unnötig. Nee, ich hab sie von Anfang an nicht verstanden. Dachte, es kann, wenn überhaupt, nur Sinn machen, wenn Breaker gewinnt. Das wäre auch doof. Und jetzt ist es doppelt doof gewesen. Einmal die Ansetzung und die Tatsache, dass Punk auch noch gewonnen hat. Jetzt musst du wirklich Breaker bis zum Mond redeemen, dass er da irgendwie noch heiß wird. Oder du sagst, okay, vielleicht nächstes Jahr. Oh. Und dann stellt sich aber die Frage, ja, wer denn dann? Wie hältst du dieses Vielleicht. Ob bitte nicht Rollins. Es wird ja schon geprobt, dass er eventuell wieder fit werden könnte. Nein, also sie dürfen Rollins gegen Punk nicht bringen bei Mania. Nein. Weil doch, dann, ich sag dir das. Na, hör auf. Das können sie nicht machen. Boah, haben wir auch schon 80 Milliarden Mal erst gesehen, das Match. Oh, dann wird es ja bei Mania nochmal richtig spannend. Also ich glaube, sorry, bitte. Ja. Nehmen wir jetzt Rollins raus. Also ich gehe mal. Ja, Cena ist weg, Rocky Cena ist weg. Bring Cena zurück. Genau, Cena, das wäre doch mal was. Unseen 18. Lass mich überlegen. Oh Mann, Sami Zayn. Ja doch, scheiße, Entschuldigung. Das würde ich kaufen. Ja, aber warum das wird nicht passieren. Es wird nicht passieren, Sami wird es nicht, nee. Ja, du hast recht, Rollins, wahrscheinlich. Weil es ist die Fehde, es ist das, was sogar noch am meisten Sinn macht. Vision, Leader, der Ex-Leader. Ah, oh, man. Nee, Sami, wenn du Sami den Titel gibst, dann nicht bei Mania. Ist nicht big genug, muss man ziemlich deutlich sagen, leider. Aber das wäre das Einzige, was ich kaufen würde im Moment. Oder Gunther hatten wir bei SummerSlam, das war auch, ja. Ja, warte mal, Gunther. Wenn er jetzt, ja, Gunther. Ja, doch, Gunther. Ja, holt sich den Titel zurück. Ja, Gunther kannst du noch haben. Logisch, Gunther, Logo. Aber weiß ja auch kein Mensch, ob du Gunther nicht, also ich habe irgendwie munkeln hören, Gunther gegen Brock eventuell. Ah ja, ja, das habe ich vergessen. Ja, das wäre auch ein Money-Match für mich, tatsächlich. Weil Brock macht ja bald Schluss angeblich und das Match, glaube ich, wollen sie auf jeden Fall noch bringen. Und das ist dann auch der Main-Event, finde ich. Also, so blöd es klingt. Es ist so, ja, ist es. Ja gut, aber da haben wir jetzt doch noch ein bisschen was gefunden. Also dann ist natürlich jetzt Breaker raus. Und da muss man dann deutlich sagen. Aber das bringt mich zu einer anderen Frage. Dann können wir eh schon Richtung Kommentare. Dieses Stable, wie fühlst du das? Also, ich finde, es sind zu viele Leute drin. Und ich finde irgendwie so, ich finde, Austin Theory ist es nicht. Nein, so. Ich finde, auch Paul ist es nicht. Also das Stable war gut für das, was es war, mit Heyman und den beiden Jungs. Das hätte mir gereicht. Es erinnert mich ein bisschen an Damage Control, als dann plötzlich Asuka noch dazu kam. Ja, genau. Also Kairi Sane, das fand ich, das hätte man noch verkraften können, aber 5 Sekunden später war Asuka auch noch da. Und hier Logan Paul, ich dachte, es ist so ein One and Done und dann geht er wieder, aber er ist ja auch gekommen, um zu bleiben. Nee, es ist so ein bisschen kunterbunter Haufen, ohne Coolness-Faktor derzeit. Mhm. Und nee, also manchmal ist weniger mehr. Das haben wir bei Damage Control gesagt und hier empfinde ich es tatsächlich auch. Also nee, das ist verwässert für mich, die ganze Kiste. Und dass Breaker hier verliert, nimmt ihn, du hast recht, man muss ihn jetzt rausnehmen aus den Mania-Planungen. Und dann ist es Rollins wohl nicht, der wird ja... Also da muss man echt, also das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass du dann Punk gegen Rollins stellst. Ja, also ich glaube, wenn Rollins zurückkommt, glaube ich, will er sich vielleicht als erstes rächen an dem Betrayal. Dann Rollins gegen Breaker vielleicht bei Mania. Wäre auch gar nicht mal so schlecht, ja. Und dann gewinnt Breaker und dann SummerSlam gewinnt er den Titel halt. Aber ja, ist halt blöd. Wie kriegst du den jetzt wieder heiß und über lange Strecken heiß, wenn wir jetzt sagen, okay, er ist mal raus bis zum SummerSlam? Das ist ja unmöglich, wenn wir über WWE sprechen. Also ja, vor allem, weil er heiß wie nix war. Also Es ist halt, ja, wir können eh weitermachen, aber du hast es gut zusammengefasst. Diese Ansetzung ist ja total dämlich gewesen. Ja, bin ich bei dir. Man. Aber ja, das war Raw, also ja, war okay, sagen wir mal so, war okay. Ja, teilweise, ne? Also gab schon schlechter. So. Das auf jeden Fall. Ja, wir haben Titelwechsel haben wir gehabt, aber komm, Titelwechsel, also wenn du sagst, Titelwechsel machen eine gute Show aus, dann guten Appetit. Also dann war WCW in der Endphase die beste Show ever. Also so wird das dann auch nichts. Ja, damit sind wir tatsächlich auch, was die Show angeht, durch. Du hast schon gesagt, Kommentare. Also ich glaube, Q&A haben wir diesmal, glaube ich, gar nicht. Also vergessen wir unser Dings überhaupt hieß. Kick-Out, genau. Ich kann mal schauen. 2 Wochen machen alles durcheinander bei uns. Nee, was hast du denn auf YouTube? Können wir mal kurz ansprechen, weil da müssen wir auch tatsächlich zeitlich, habe ich ein bisschen pressiert es. Ich glaube, es ist gar nicht viel. Das wird nicht zu lang dauern, ja. Ich werde einfach mal Leon grüßen, der bedankt sich für Backlash. Stefan G. bedankt sich für den Podcast. Sebastian Rauch. Grillmaster One. liebe Grüße. Mr. Rave. Und Chris Pieper hat tatsächlich 1, 2, 3, er hat sogar 4 Pin- oder Kickout-Fragen, falls sich die ausgehen. Ja, dann hau mal kurz raus. Wir können auf jeden Fall mal 1, 2 machen. Sehr gerne. Kurz also, und knackig. Oh, okay, das erste geht schon gar nicht. Chris Jericho wird bei Raw seine Rückkehr feiern, das ist nicht eingetroffen. Er wird sie trotzdem feiern. Also, ich weiß nicht, ob wir Jericho irgendwie besprechen werden, nächste Woche wahrscheinlich am besten, falls das überhaupt ein Thema ist. Ja, aber er wird zurückkommen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ich glaube auch. Sami Zayn oder Randy Orton sollte gegen Cody Rhodes bei WrestleMania 42 antreten. Nee, gegen Punk. Sami Zayn gegen Punk. Sami gegen Cody, oh, wäre geil. Oh, aber er wird nicht gegen Cody gewinnen, dann ist es wieder doof. Ja, und Orton muss jetzt auch nicht sein. Das kannst du beim SummerSlam haben, finde ich. Nein, Orton will ich tatsächlich nur noch in Segmenten sehen, nicht im Ring. Und dann tatsächlich schon die letzte. Ich habe falsch gezählt. Dann können wir Schluss machen. John Cena hat auf seiner Farewell-Tour trotz des schlechten Bookings gerade im Ring technisch überzeugt. Ja, Pin. Bin ich auch dabei. Und das Booking war nicht immer so schlecht, aber ich weiß, worauf er abzielt. Und es lag auch nicht an John, finde ich. 100 Pro. Also ich finde, John hat wirklich, wirklich gut performt. Also da breche ich echt eine Lanze jetzt für ihn. Also das habe ich auch oft schon gesagt. Hm. John hat es wirklich gut gemacht. Und abschließend, Kebabkind fragt, ob es einen Geburtstagspodcast gab. Ich glaube nicht, oder? Nein. Nee, wir haben also Geburtstag. Ich wusste selbst gar nicht genau, wann der Geburtstag diesmal war, tatsächlich. Hatte ich total vergessen. Aber das müssen wir irgendwie mal auch mal wieder fokussieren. Die Geburtstagspodcasts waren eigentlich immer so sehr lustige Podcasts. Ja, doch. Ja. Aber ja, das war YouTube. Das war YouTube. Dann grüße ich unseren Mich hier, der sich letztens über einen 2-Stunden-Podcast gefreut hat. Diesmal sind wir, glaube ich, wieder bei unseren anderthalb. Ach Gott, Real Bad Guy hat auch eine Pin-or-Kick-Out-Frage. Chris, der Undertaker, den Undertaker, hätte man bereits 2015, als er gegen Lesnar nochmal 2 starke Matches zeigen konnte, genauso verabschieden sollen wie Cena in diesem Jahr. Also er meint damit jetzt einen finalen Run mit Storylines und einen finalen Match gegen irgendeinen sinnvollen Gegner. Ich überlege, ob er danach noch irgendwas Cooles gemacht hat. Nee, er hat noch was gemacht, aber nichts Cooles mehr. Also ich würde das sogar nehmen, ich würde das kaufen. Kam das vor dem Autounfall mit Roman Reigns? Ja. Na schau, dann kaufe ich es noch mehr. Ja, mach mal Pin. Mach ich auch Pin. Super, Thomas spallert mich weg, weil ich Jurassic Park als letzten Dreck bezeichnet habe. Ja, da muss ich mit leben. Das tut mir leid. Du bist auch nicht der Einzige gewesen, der mich da weggebasht hat. Aber ich nehme das wie Hunter. Blame it on me, ich kann damit leben. Ja. Ich gebe euch auch geile Weihnachtstipps, wie ihr fit bleibt. Oh, also Mann. Kommt zu mir. Eiskalt. Günther M. Hat charmant angesprochen, dass ich einen fiesen Clickbait-Hint reingeballert habe in die letzte Überschrift, nämlich Mick Foley mit klarer Position. Da hat er schon gedacht, ich würde jetzt ausführlich mit dir über Mick Foley und WWE-Abneigung sprechen. Ja, ich habe auch schon erklärt, warum ich das gemacht habe. Es war kein Clickbait, sondern ich habe einfach irgendwas random in Überschrift geschrieben, was mir da gerade eingefallen war. Und das auch so Clickbait ist, wenn Mick Foley eine klare Position hat, glaube ich jetzt nicht. Aber in der Tat hätte man so oder so drüber denken können. Dann grüße ich Rigel, der meint, dass Star Trek seine Religion sei. Und Star Wars findet er aber auch gut, ohne jemanden zu bekehren. Darf man das? Muss man sich nicht entscheiden? Nein. Okay. Na gut, sehr gut. Also bei Big Bang Theory, die finden ja auch beides gut. Also, ah ja, dann auch wieder wir das auch. Nö. Ich finde ja auch Star Wars jetzt nicht scheiße. Ne? Also, wie zum Beispiel Jurassic Park. Zum Beispiel, Jurassic Park finde ich ja wirklich der allerletzte Dreck, ja. Ist ja geradezu widerlich, wie er es macht. Aber so gehen die Meinungen da auseinander. Genau. Ja, das war's. Und damit sagen wir ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Freuen uns auch auf die nächste Woche. Man musste erstmal wieder so ein bisschen reinkommen in das Format. Und ab der nächsten Woche sind wir dann wieder im gewohnten Trott. Haben ja auch schon einige Aspekte, sag ich mal, aufgreifen können, die wir die nächsten Ausgaben fortführen dürfen. Also wir sind wieder back on track. Schlussworte von Chris. Ja, ich bedanke mich auch. Hat Spaß gemacht. Wir sind quasi wieder zurück und ich freue mich auf die nächsten Wochen. Rumble, weiß ich nicht, ist auch bald wahrscheinlich wieder Rumble Season. Ist ja auch immer ein toller Pay-Per-View und da freue ich mich schon, mit dir drüber zu sprechen und auf weitere Pin- oder Kickout-Fragen. Deswegen bleibt weiterhin gesund, zieht euch warm an. Ist sehr, sehr kalt leider und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ja, also ich bin auch hier im morgen kommt der Blizzard zu uns. Oh je. Nordbereich Hamburg, Südbereich Schleswig-Holstein. Also kann sein, dass ich da voll eingeschneit werde. Ich werde berichten, worüber ich jetzt auch schon mega hoch eingeschneit bin. Also der Norden ist ganz komisch hier, so kenne ich das gar nicht. Wir haben tatsächlich richtigen Winter. Also bleibt gesund, lasst euch nicht einschneiden, passt auf der Straße auf, damit ihr auch weiterhin gesund bleibt. In dem Sinne hören wir uns hoffentlich wieder am kommenden Donnerstag. Macht es gut, bis dann. Tschüss. Ciao.